Okay, ja, das war das Schatz. Ja, Leute, es gibt wieder Humoralpathologie. Avatarsat. Der Esoterik-Bashing-Podcast mit menschlichem Antlitz. Und wir sind wieder da und die versprochene Weihnachtsfolge gibt's. Juhu. Ja. Yay. Das war ein bisschen schnell für Slow Clap. Das hast du sehr gut gesagt, Roger. Und ja, was machen wir heute? Über interessante Dinge reden. Also einmal müssten wir euch darüber informieren, dass wir wieder mal feststellen mussten, wenn man nicht podcastet, dann mögen uns die Leute besonders, weil unsere Zuschauerzahlen sind plötzlich, oder Zuhörerzahlen, wenn die, zum Glück nicht Zuschauer. Vielleicht schauen die immer auf die Seite. Man kann ja so halb zuschauen. Ja. So, mit unseren ganzen eingebundenen Sachen, Fotos bei Twitter und Facebook. Oder bei Winamp einfach die Visualisierung anmachen. Ja. Ist auch schön, ja. Meine Stimme hat die schönste. Meine Stimme ist die von Henrik. Ja, das ist, weiß inzwischen jeder. Das brauchen wir gar nicht sagen. Nein. Wenn ich die Folge höre, dann öffne ich immer so unsere Facebook-Seiten parallel alle vier und schalte dann immer zwischen den Tabs hin und her, je nachdem. So klug. Unglaublich. Ja. Das wäre gut, wenn man so eine Software hätte, die das macht. Oh, ja. Immer so Fotos aufpoppen. Plupp. Na gut, damit jetzt nicht nur einer das bekannt ist. Ich heiße Roger, die junge Dame heißt Becca. Hallo. Und es gibt auch noch Barashabi, der Elfenbeauftragte. Nee, Barashabi war echt. Ja, ich weiß. Ich war Rocky Balboa. Rocky Balboa. Ja. Aber du bist ja raus. In der Vergangenheit. Ja, ich bin raus. Aus der Szene. Gut, dass wir das mal wieder erwähnt haben. Genau. Und das Payoff für die Leute, die sich das seit 22 Folgen anhören. Richtig. Ja. 23 habe ich doch erfahren aus einer E-Mail, dass wir 23 Folgen haben. Ja, aber weil sie hatten ja auch nochmal 5er Folgen. Ja, wurden mitgezählt. Hast du jetzt ich zähle nur 0,5 Folgen abgezogen? Die habe ich abgezogen. Na, egal. Egal. Jedenfalls wollte ich halt sagen, dass wir jetzt so ungefähr immer 500 Hörer haben pro Folge. Yay. Überraschend. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Ja. Mhm. Crazy. Ja, ich habe zum ersten Mal richtig doll Lampenfieber heute. Oh. Uff. Noch mehr. Du bist auch schon ganz blass. Ja, und ich meine, man riecht schon Schweißausbrüche. Ich dachte, es wäre dein Glühwein. Das ist eine Mischung aus Glühwein, Deo und Angst. Schweiß. So, und ja, besonders haben wir gemerkt, dass wir eine riesige Menge Ursprungsnamen zu verteilen anscheinend haben. Ja, anscheinend haben wir doch ein paar Tierfreunde unter den Hörern, die nicht wollen, dass Hunde an Bäume genagelt werden. Waren das nicht nur die Ohren oder so? Ja, ja, aber an den Ohren, das heißt, dass der ganze Hund an den Baum genagelt wird. Ich dachte, das wären nicht so, nur die Ohren. Ohren abgemacht werden. So? Nein, die müssen da verweilen und ausharren. Ach, das wusste ich nicht. Ja. Aber sie haben sich gut wieder erholt, weil dieses Mal kamen viele Ursprungsnamen. Und ich muss sagen, hast du irgendwas an dem Ursprungsnamen-Generator geschraubt? Nee. Weil irgendwie waren die total lustig heute. Ich musste die ganze Zeit lachen, während ich die gechannelt habe. Und dann musste ich mal andere nehmen, damit ich nicht lachen muss, während ich die vortrage. Weil das würde dir im Zweck ja nicht wirklich. Was soll denn ein Generator sein? Mit Ursprungsnamen-Generator meint er sein Gehirn. Ja, das ist halt unsere Mind-Machine, mit der wir das machen. Ja, das kann ich auch später noch ausführen, weil das passt nachher zu einem Thema von uns. Okay. Genau. Und deswegen, ich hoffe mal, wie immer, der Disclaimer davor, ich hoffe, ich habe alle erwischt, die sich darum beworben haben, einen Ursprungsnamen zu bekommen. Ja. Aber ich habe mehrmals meine E-Mails durchsucht. Ach, Mist, ich habe allerdings nicht bei meinem anderen E-Mail-Account geschaut. Vielleicht ist es da nicht hingekommen. Also vielleicht habe ich welche von dem vergessen. Jedenfalls fangen wir an mit Claudia P. aus Frankfurt. Am Main oder an der Oder? Das ist die Frage muss man nicht stellen, weil wenn man nur Frankfurt sagt, meint man immer am Main und nicht Frankfurt. Wo sind wir daheim? Oder wo, ja. Genau. Frankfurt am Main. Und sie ist nur bekannt als... Leaf Compton. Ja, genau. Sie ist nur bekannt als City of Compton. Sehr bekannt, nein. City of Compton. Ja, nein, sie ist bekannt als... Wow. Ja. Vaccine. Und auf jeden Fall hat sie auch gefragt, ob sie vielleicht ihr Ursprungsname sich vielleicht mit dem von Christoph ähnelt, weil die ist mit die Schwester von Christoph von dem Sneakpot. Ah. Und sie ist auch so irgendwie von Sneakpot, hat sie geschrieben. Aber ich weiß es auch nicht. Also ja. Da muss sie gucken, wie Christoph hieß mit Ursprungsnamen. Ich meine, wir können das nicht wirklich beeinflussen, weil das wird einfach hergestellt, dieser Ursprungsname. Es muss auch nicht sein, dass Melek Natatron. Genau. Ja, und es muss auch nicht sein, dass Leute, die jetzt Geschwister sind, in früheren Leben auch schon Geschwister das waren. Das kommt natürlich immer erschwerend hinzu. Und sie hat noch gesagt, dass sie uns gerne beim Putzen hört, was ich sehr gut finde. Ja, so stelle ich mir das auch immer vor. So putzt, also hört sie auch meistens Podcasts. Jetzt, beim Abwaschen oder beim Putzen. Ich dachte jetzt, sie meint, dass... Ja, genau, dass wir putzen und sie hört uns dabei zu. Genau. Das ist ein bisschen creepy. Aber es ist ein guter Fetisch. Ja. Ich möchte es beim Putzen hören. Mach noch mal die Fenster. Okay, weiter. Das werden wir nie fertig. Martin aus Aachen ist nun Sedame. Sedamun? Nein, Sedame. Oh, schade. Philipp E. ist Ella Pippo. Henriette F. aus Berlin, die uns geschrieben hat, auch sehr nett, ist nun bekannt als Bitter Ascha. Ja, mit Doppel-C übrigens, Becker. Ja, stimmt, das hat sie gefragt, mit Doppel-K oder mit Doppel-C? Kein Kacker, CC. Ja, in den CC. Sie hat uns auch noch ein Thema vorgeschlagen, das haben wir noch leider in der kurzfristigen Zeit nicht geschafft. Ach, hast du dir auch mit ein bisschen schon angesehen? Aber ich habe mir nur die Seite angesehen und da habe ich was Interessantes gefunden, aber dazu später. Okay, cool. Dann Thomas B., ich weiß nicht, ob der schon einen hatte, ehrlich gesagt, und ich weiß auch nicht, wo der herkommt, aber der ist nun Baloni. Inga K. aus England ist Kegakona. Das klingt japanisch. Nein. Kegakona. Das ist Kegakona, das ist Wundenpulver. Okay. Auf Japanisch. Wundpulver. Wundenpulver. Ein schöner Name. Ah, mein Herz. Ah, es ist dicht. Aua. Aua, was soll das? Mehr naja, Alkohol. Egal, ich mache einfach weiter. Anke D. aus Stuttgart ist Kelushasha. Marie S. aus Radebeul ist Nanana. Oh. Und dann jemand aus Facebook, der bei Facebook so ominös ist, dass man seinen richtigen Namen nicht lesen kann. Das ist C-H-R-I-T-E-A. Whatever. Ist. Das ist griffiger. Da kann man das gleich ändern auf Facebook. Leider stand da nicht der echte Name bei, weil das einfach so ein super unsichtbares Profil war. Da konnte ich gar nicht spionieren. Dann Krauler G aus Facebook. Da muss man das G dazu sagen, weil es so viele gibt, die Krauler. Das klingt auch aus, und auch aus Tübingen, habe ich gesehen. Ja. Kenne ich aber nicht. Ich auch nicht persönlich. Schade. Eigentlich läuft man sich doch hier aus dem, über den Weg. Vielleicht habt ihr euch schon ganz oft in der Mensa gesehen und ihr wisst es noch gar nicht. Nee, der ist wissenschaftlich beschäftigt. Aber wenn ich mal auf dem Sand bin, dann schaue ich mal bei ihm vorbei. Okay, dann cool. Dann bringe ihm eine Humoralpathologie-Überraschung. Ich kann mal Wissenschaftler Nein, mache ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt enttäuschend ist oder doch erfreulich, aber ich komme wahrscheinlich nicht vorbei. Genau. Und zu guter Letzt auch noch Jule aus Tübingen ist Cola-Haie. Cola-Haie. Ja. Ja, lecker. Ja, das waren die Ursprungsnamen. Yay. Yeah. Nicht herzlichen Glückwunsch. Und jetzt können wir ja auch nach Hause gehen. Warum sticht das denn so in meiner Brust? Aua. Also meine linke Hand ist auch ganz taub. Vielleicht sollten wir kurz unterbrechen und du gehst zum Notarzt oder sollen wir weitermachen? Nein, wir machen weiter. Wir machen schon weiter, ich halte mich einfach am Tisch fest. Ja, okay. Danke. Ich muss mich erholen. Ich dachte, Krümel in deinen Bauch tun dir vielleicht ganz gut. Ja. Becker hat viele Kekse gebacken und die sehen so lecker aus. Ich nehme doch einen, der sieht nämlich schön verziert. Handverziert. Es ist wirklich weihnachtlich, diese Folge. Deswegen sind auch unsere Themen weihnachtlich. Not. Und zum Beispiel hat es Gundula, die wir auch schon mal erwähnt haben, ich glaube letzte oder vorletzte Folge, hat sie ihren Ursprungsnamen bekommen, obwohl sie ihn nicht bedurfte, da sie Gundula heißt, hat uns empfohlen, chinesische Quantum-Methode. Ja, stimmt. Und sie meinte, dass sie jemanden kennt, der sich damit beschäftigt und dass man sich das ja mal anschauen könnte. Und ich habe es mir angeschaut und habe deswegen jetzt hier dieses 20-seitige Manuskript mitgebracht, das ich jetzt vortragen werde. Ja, sehr gut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr rausgehen in der Zwischenzeit oder euch einfach drüber unterhalten, was ihr euren Geliebten zu Weihnachten schenkt. Weil ich habe noch keine Ahnung. Ja. Hast du schon alles? Was? Ja, heute? Ich schenke einfach nichts. Nee? Ah, okay. Also hast du schon alles. Schließe mich an. Nicht so festlich sein. Kann ich da mitmachen? Ja, ich habe tolle Geschenke, aber ich kann das jetzt nicht erzählen, weil dann wissen die Leute das wenn die das hören. Oh, ich weiß, was du jemandem schenkst. Ja. Ich sag das aber nicht. Okay. Also erstmal, was ist die chinesische Quantum-Methode genauer? Also von der Seite, die Hauptseite davon ist hypervoyager.de. Yeah. Hyper. Aber da geht es eigentlich, aus der geht nicht so richtig hervor, was dies mit dieser chinesischen Quantenmethode auf sich hat. Quantum. Ich sage immer Quantenmethode, weil klingt das so wie die chinesische Fußmethode oder Stinkefußmethode, aber Quantum, nicht Quanten. Eigentlich, ich glaube, es ist relativ egal. Aber in Gaunersprache bedeutet doch Quanten. In Gaunersprache? Habe ich im Internet gegoogelt. In ja. Rotwelsch. Und deswegen habe ich geschaut bei einer anderen Dame, die macht auch das. Die heißt Eva Jelinek. Das ist diese hier. Ich habe ein Foto für euch, die anwesend sind. Ah ja, ja, sieht gut aus. Die sieht gut aus. Sie ist Jahrgang 1982, also nicht wirklich älter als wir. Und sie hat auf ihrer Seite erstmal geschrieben, wie sie zu der chinesischen Quantenmethode gekommen ist. Quantummethode. Also sie hat irgendwie erst als Bankkauffrau... Action-Mensch. Der Hindenburg. Ah Gott. Bankkauffrau hat sie gelernt. Und hat Was machst du denn mit deinen Zetteln? Die haben ein System. Ein Quantensystem. Ihr seid albern, es gibt nie wieder Glühwein zur Folge. Doch, immer. Ja, hat sie gearbeitet lange und dann ist sie aber eines im Jahr 2000 durch einen Kunden zum Mental Training gekommen und dort hat sie zum ersten Mal gespürt die Energie, indem sie die Hände leicht wölbte und gleichzeitig leicht bewegt hat. Das war ein irres Gefühl, es sagt sie im Originalton und schließlich programmierte sie ihre ersten Ziele und es funktionierte. Sie programmierte. Des Weiteren war die Radionik ein Gebiet, das sie ebenfalls interessierte, also 2001 erreichte es sie und so lange begleitete, bis ich mir selbst ein Geschäftsgerät kaufte und mich jetzt selbst begleite. Ich finde die Radionik so genial für Menschen und Unternehmen und bin jedes Mal gespannt, wie sich die derzeitige Situation in der Analyse widerspiegelt. Ich empfehle Ihnen, probieren Sie es aus und Sie fühlen die neue Information. Wieder ein schön geteiltes Wort. Das ist eine geniale Methode, Themen zu bearbeiten. Aber jetzt im Jahre 2006 war es soweit. Zur Radionik könnte man ja vielleicht ein andermal nochmal was machen. Ja, vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Scheint ja genial zu sein. Ja, war es soweit. Ich lernte eine super geniale Methode. CQM, in der ich endlich selbst ganz leicht viel erreichen konnte. Auf diese Methode hatte ich lange gewartet. Mit dieser Methode habe ich sehr viel an mir selbst arbeiten können, sodass die Neutralität jetzt bei anderen gewahrt werden kann. Hä? Was heißt das? War sie vorher immer alles ganz inappropriate und hat die Leute gleich angefasst oder was war alles, los? Neutralität was mit, kann gewahrt werden. Ja, die haben einen guten Lingo bei der chinesischen Kartenmethode. Ist das auch wieder mit so Keybällen, die man werfen muss, oder? Schlucken. Nee. Sie haben ganz viel. Sie hat außerdem, habe ich ein bisschen was übersprungen, also dass sie viel autodidaktisch aus Büchern beigebracht hat. Ich bin ein Freund von Authentizität und deshalb schreibe ich hier, wie mir der Schnabel gewachsen ist und drücke meine Emotionen mit Smileys aus. So sag bin das ich, Wort nochmal, das mit Au anfängt. Authentizität? Authentizität? Ja. Ja, aber hier steht schon Authentizität. Ja, aber sie ist ein Freund von Authentizität. Das steht hier. Okay. Da steht nicht Authentizität. Authentizität. Authentizität. Ja. Authent. Okay. Die Arbeit mit Ihnen ist ein Herzen, mit uns also ist ein Herzenswunsch von ihr. Ah, ja. Was ist was, wie, wofür, was ist CQM? Und ich lese das eigentlich jetzt von ihr vor, sie ist nicht, also Hyper Voyager, bei der Seite ist eigentlich die echte Begründerin dabei. Die heißt, das sage ich später, wenn ich meinen Zettel geordnet habe. Ja, okay. Aber ach, sie dachte, hat das so wenigstens ein bisschen so erklärt, dass man ungefähr sich vorstellen kann, wie das funktioniert, weil alle anderen machen das nicht. CQM ist erstmal eine energetisch-mentale Methode, bei der die Schwächen aufgedeckt und in Stärken umgewandelt werden. Das führt dazu, dass Probleme gelöst werden und die gewünschten Ziele erreicht werden. Das heißt, wenn deine Schwäche ist, du isst zu viel, dann wird das aufgedeckt und dann wird das deine Stärke, indem du bei Esswettbewerben gewinnst oder so wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ist das die chinesische Quantummethode? Anscheinend. Ja. Wie geht eine CQM-Beratung vor sich? Zuerst nennen Sie mir Ihr Problem und beschreiben die Stärke des Gefühls auf einer Skala von 1 bis 10. Die Einschätzung führen Sie durch, um beim anschließenden Korrigieren, und das kommt ziemlich oft vor, das Wort Korrektur und Korrigieren, bereits eine Veränderung wahrnehmen und am Ende der Sitzung das Endresultat feststellen zu können. Okay? Ja, klingt gut. Kriegt man, wenn man so bewertet, wie gut die Emotion war. So geht das ungefähr. Oder wie? Sie haben eine 1 in Aua. Und eine 5 in Hunger. Ja. Ja. Und so, wo findet diese CQM-Beratung statt? Es funktioniert immer, egal in welcher Distanz. Die Beratung kann somit vor Ort oder auch telefonisch stattfinden. Was passiert dabei? Es werden Schwächen aufgedeckt und korrigiert in Stärken. Dabei fühlt man sich sofort besser und leichter. Und man merkt der eine bemerkt ein Kribbeln im Körper, der andere sagt, mein Gefühl ist weg. Was war nochmal mein Problem? Ja. Das, mein Gefühl ist weg. Während der Korrektur können auch Bilder hochkommen. Die sie dann einfach ausdrücken und ich diese ebenfalls korrigiere. Und es klingt echt nicht so schlecht. Ja, aber sie korrigiert alles. Es klingt alles so wie, alles, was in dir drin ist, ist schlecht und muss korrigiert werden. Das macht man, die wird mit einem Rotstift gemacht, die chinesische Quantenmethode. Falls Quantum. Sie mit Glitzerschrift geschrieben ist, dein Problem, dann muss man halt mit Schwarz korrigieren. Das geht auch. Ja, ja, genau. Und dann, wie wendet sie das an? Also wofür? Also man kann das anwenden für die Bereiche Gesundheit, Finanzen, Beziehung, Zielerreichung. Punkt, Punkt, Punkt. Zielerreichung. Ja. Die Möglichkeiten sind vielfältig und grenzenlos. Wort des Jahres. Zum Beispiel Schulnoten der Kinder sind miserabel und müssen verbessert werden. Zwischenmenschliche Beziehungen sind gestört und werden ausgeglichen und harmonisiert. Schmerzen an Körperteilen sind weg. Beweglichkeit von Körperteilen sind weg. Nein. Körperteile sind weg. Unbeweglichkeit von Körperteilen werden in Beweglichkeit umgewandelt. Ah, so habe ich übrigens Batman geheilt. Nicht mehr beweglichen Hals wieder bewegen, genau. Bewegt hast. Ja, gut, durch, das hast du korrigiert. Durch Telefonie. Ja. Kunden bleiben zuerst aus und kommen wieder. Also alles Mögliche. Telefonie gibt es doch gar nicht. Was, Kunden bleiben zuerst aus und kommen wieder? Ja. Das ist das Problem, das ist nicht ihre Situationsbeschreibung. Nee, das ist das, was man kriegt. Was sie hat. Also wenn man das hat, dass Kunden ausbleiben, dann kommen sie wieder. Wenn man Quantenchinesisch gemacht hat. Ja. Und man kann sie einfach anrufen und mit ihr das Problem am Telefon lösen. 0213 Das ist ja in NRW. Ja. Ja. Und sie ist darauf gekommen, dass sie Probleme mit ihren Eltern hatte und dann ist sie zu so einer Beraterin gegangen und hat gemerkt, es wurde viel besser und ihre Eltern meinten, du hast dich auch total verändert, jetzt klappt es wieder richtig gut zwischen uns. Und dann hat sie gemerkt, also dann ist sie auch zu einem Erlebnisabend gegangen mit der Gabriele Eckert, die eigentlich die Begründerin ist von Quanten, CQM. Was ist daran jetzt eigentlich chinesisch? Ja, das kommt noch. Okay. Von CQM und dann nach diesem Abend hat sie gemerkt, okay, das ist Eva, das musst du können, das ist so genial. Sie mag gerne das Wort genial. Das war super genial. Das ist ja super genial, genau. Ja. Okay. Radionik ist ja nur genial. Gabriele Eckert ist die Begründerin, also von diesem Hyper Voyager International Organization for Quantum Methods in Kalifornien. Und sie hält Vorträge und Workshops zu ihrer Methode in den USA und in Europa. Und Europa. Beruft sie sich auch ziemlich auf diese, nach die Yuan-Methode, nach Kam Yuan. Und der ist eigentlich, also das kann man auch eigentlich mal machen, das ist so ähnlich wie die Quantum Jumping-Seite, sieht das aus. Da ist auch viel so, wird angepriesen und so, ist eigentlich ganz interessant. Die ist auf jeden Fall eine schön geschaltete amerikanische Seite wieder. Ja, die scheinen mehr Geld zu haben und mehr. Ja, die deutsche Seite ist auch nicht schlecht designt, aber ist sehr, sehr, vom Inhalt sehr fragwürdig. Und die amerikanische nicht. Die sagt überhaupt nichts aus, diese deutsche Seite. Deswegen ist die Frage würdig. Das ist nicht so interessant. Nächstes Mal lassen wir doch lieber irgendwie Ulrich Wickert kommen oder sowas und die Sachen vorlesen. Wieso? Weil er schöner mit seinen Zetteln umgehen kann als ich. Ja. Also er kann Zetteln. Mit ihnen umgehen. Mein Stechen ist weg. Vielleicht kann ich mich jetzt besser konzentrieren. Siehst du, weißt du, warum es weg ist? Weil du dich hier mit auseinandergesetzt hast. Weil ich mich so viel mit CQM auseinandersetze, genau. Es klappt. It's mein Bandscheibenvorfall ist geheilt. Wahrscheinlich ist dein Herz jetzt weg. Einfach. Herz. Vielleicht. Problem gelöst. Und sie ist außerdem auch eine Remote-Viewerin, die Gabriele. Da erinnere ich mich auch dran. Ja. Ist das dieses einfach Hellsehen? Ja, und man darf keine Kraftfahrzeuge steuern. Da erinnere ich mich auch noch. Das Remote-Viewing-Audiobook hört. Ja, wir haben einen Remote-Viewing-Podcast gemacht in der Vergangenheit. Das ist einfach, wenn man irgendwo sitzt und dann denkt man sich, wie sieht es denn gerade zu Hause aus? Und dann siehst du das. Ja, und also das du ist stellst es dir vor. Ja, und so wurde dann, das wurde dann eingesetzt, um Sachen aufzuklären im Zweiten Weltkrieg oder so. Ja. Also nicht eingesetzt. Also eingesetzt, aber es hat nicht funktioniert. Ja, okay. Weil sich die Leute nur vorgestellt haben. Ja, richtig. Genau. Bei dem CQM jetzt nochmal von der Seite von Hyper Voyager, da wollte ich nur ein paar Beispiele bringen, wie die Seite einfach geschrieben ist und wie viel Informationsgehalt die hat. Weil zum Beispiel bei der einleitenden Text, da ist der letzte Absatz: CQM ist Bewusstseinsarbeit in höchster Form. CQM schlägt eine Brücke zwischen fernöstlicher Weisheit und angewandter Quantenphysik und macht beides für jedermann alltagstauglich. Wo ist da die Quantenphysik? Und fernöstliche Weisheit. Ich habe nichts davon bisher entdeckt. Das ist einfach nur psychologische Beratung. Dann für wen und was? Das kann jeder erlernen und man braucht keine Fähigkeiten dafür. Und man kann es eigentlich, wie gesagt, in allen Orten benutzen. Ebenso ist CQM ein tiefenwirksames Instrument beim Coaching von anderen Menschen. CQM wird sowohl von Körper- und Psychotherapeuten in der alternativen Medizin als auch von Tierheilpraktikern eingesetzt. Die reden einfach mit Leuten. Da reden natürlich wird das da reden die mit den Tieren angewandt. Und Lehrer über die Probleme der Tiere. Genau. Und da kommt ein Bild hoch bei den Tieren. Und auf einmal haben die keinen Fuß mehr. Das ist ein bisschen doof, wenn bei den Tieren so Bilder hochkommen, dann muss man die immer schnappen und irgendwie ins Bad bringen, weil sonst ist der ganze Teppich versaut. Ja, das ist meistens ein abstraktes Bild, den Teppich malen. Und danach wollen sie es auch wieder essen. Lehrer und Trainer benutzen es im Sport, in der Schule und zur beruflichen Weiterbildung. Führungskräfte ziehen CQM zur Projektleitung, Teamförderung und Gesprächsvorbereitung heran. Wer? Wann? Alle. Wo? Alle. Nein. Und gleichzeitig, was finde ich auch ein schöner Satz, erreicht man durch CQM eine Transparenz wie bei fast keiner anderen Methode. Das Bewusstsein für unbemerkte und unbekannte Einflüsse wird geschärft. Mhm. Man erreicht eine besonders hohe Transparenz. Ich weiß jetzt immer noch gar nicht, was es überhaupt ist. Nee, das ist wirklich vom Informationsgehalt und von leeren Worthülsen übertrifft das alles bisher, was wir bisher hatten, oder? Das hat ja nicht mal Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Satz. Nein. Was zeichnet CQM aus? Es gibt eine Reihe von energetischen Methoden, die alle ihre Berechtigung haben. CQM hat einige Eigenschaften, die sich von vielen unterscheiden. Gott! Und das wäre zum Beispiel, CQM ist leicht, ohne Vorkenntnisse zu erlernen, hatten wir. Kombiniert Systematik mit Intuition. Ist berührungsfrei. Da werden keine Rituale bei benutzt, keine Hypnose oder Autosuggestion. Ich glaube, wenn es irgendwas ist, dann ist es höchstens das. Wirkt dadurch auch über Entfernung, weil das nicht ist. Erfordert keine spezielle Philosophie, ist sehr gut für die Selbstanwendung geeignet, wirkt nachhaltig, ist eine ideale Ergänzung zu vielen Therapiemethoden. Der Klient muss nicht an die Wirkung glauben, die Weiterbildung zum Berufsbild CQM Master Coach ist möglich. Aber sag mal, steht da nur, was das nicht ist, oder steht auch irgendwo, was das tatsächlich ist? Ist es eine Methode für mehr Transparenz? Aber ist die Wirkung von CQM messbar? Nein. Die Wirkung von CQM wurde bereits durch verschiedene Verfahren und Geräte nachgewiesen. Dies heißt nicht, dass die Ergebnisse von der traditionellen Wissenschaft anerkannt sind. Die Methoden im Einzelnen, mit denen das jetzt nachgewiesen wurde, sind Elektroakupunktur, Kirlian-Fotografie, Prognos, also das medizinische Meridian-Messgerät. Das ist so eine Art, glaube ich, das gibt es auch für Zahnärzte zum Beispiel und Zahnarztpraxen. Das ist so ein Ohmmeter, mit dem man auf Energiepunkte auf der Haut setzt und guckt, wie doll das ausschlägt. Mhm. Also damit soll man angeblich Sachen prognostizieren können. Und ich glaube, das ist vor allem, weil es überhaupt nicht invasiv und sowas ist und nicht wehtut. Es ist halt sowas, was Leute... Das mögen die Leute dann, wenn sie zum Zahnarzt gehen und der leuchtet sie nur an. Ja. Außerdem ist es mit Varicor, dem medizinischen Variabilitätsmessgerät nachweisbar, mit der Photonenkamera und durch eine Fallsammlung im alternativen medizinischen Bereich. Photonenkamera? Ja. Im Vergleich zu welcher anderen Kamera? Ja. Was? Na egal. Zur Kilian-Kamera. Und außerdem, wenn man jetzt noch ein bisschen vielleicht denkt, okay, die Wissenschaft hat es aber nicht nachgewiesen, steht auch noch als letztes, dass die Ergebnisse dieser Studien wurden auf den CQM-Symposien vorgetragen. Aha. Das klingt dadurch irgendwie legiter als es... Das ist vielleicht für Leute, die nicht wissen, wie so ein Symposium abläuft. Das Beste war der letzte Beweis, diese Fallsammlung. Ja, im alternativmedizinischen Bereich. Das ist einfach nur Leute erzählen, oder? Leute erzählen, wie es ihnen auf einmal besser ging. Ja. Daten, die gesammelt wurden. Anekdotensammlung. Ja. Dann gibt es ein paar, auf der Seite gibt es auch noch ein paar Informationen zu Gabriele Eckert. Sie ist aus einer schwäbischen Heimatstadt. Und ich weiß nicht aus welcher Stadt, aber ich weiß, dass sie als Jugendliche die einzige Frau war, die aktiv im asiatischen Kampfsport tätig war in dieser Stadt. Also es kann nicht so schwer zu finden sein. Da steht da nämlich drin. Also Little Monsters. Außerdem, nur Lady Gaga darf das sagen. Dann rufe ich halt jetzt Lady Gaga an und dann soll sie das einsprechen. Ja, bitte. Dann kann ich auch nämlich ein Autogramm von ihr bekommen, wenn du schon. Genug Lady Gaga für diesen Podcast. Alles raus. Oh, Lady Gaga. Meinst du Lady Bleep? Das wird alles rausgebleept. Nein. Lady Gaga. Ja, also sie war, man weiß über ihren Werdegang, dass sie auf jeden Fall die einzige in ihrer Stadt war, die asiatischen Kampfsport gemacht hat. Dann hat sie als Schriftsetzerin gearbeitet und später in Stuttgart Medientechnik studiert. Dann leistete sie Pionierarbeit bei der Entwicklung von interaktiven Medien in der Form von Lernprogrammen. Und es gab zu dieser Zeit weder DVD noch Internet. Nur CDI. Und Anfang der 90er gingen sie nach Kalifornien ins sogenannte Silicon Valley, wo sie als Vice President Marketing und Sales in einer Softwarefirma tätig. In einer Softwarefirma. Ja. Und das Ziel ihrer Arbeit ist es, den Menschen ein Werkzeug zu geben, das sie befähigt, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Ja. Mit CQM. Toll. Ich weiß immer noch nicht, was das überhaupt ist. Nee. Aber es gibt ganz viel. Also aber was es wirkt ist denn auf das? Jeden Fall, wenn man selbst dafür bereit ist. Ja, das muss man überhaupt dann noch mal, dass man irgendwie nicht daran glauben muss. Aber man muss anscheinend bereit sein. Das ist nicht dasselbe. Nee. Nee. Und das ist, finde ich, auch ein guter Satz. CQM in der Gänze verstanden macht die Wirkung von Mentaltechniken im Training und Coaching verständlich. Viele Techniken und Übungen sind so wirksam, dass sie lange nur den Mitgliedern von Mysterienschulen vorbehalten waren. So wirksam. Klingt gut. Mysterienschulen, ja. Wahrscheinlich irgendwo in Tibet auf so einem Berg oder so. Mystery School. Und ihre Vision ist es, dass es alltäglich, die Alltäglichkeit gewährleistet ist und dass es jedem zugänglich ist. Und für, wenn man mehr... Das ist auch meine Vision. Wenn ihr jetzt denkt, hä? Ich sollte vielleicht mal ein Buch darüber lesen, dann könnt ihr das machen. Es gibt Gabriele Eckerts Lebensgeschichte oder mehr über die CQM-Philosophie. Steht in dem Buch, wenn Fische fliegen, ... Das kann man bei Amazon kaufen. Und das hat auch ein paar gute Bewertungen, also ich glaube so 20 oder so, und 5 schlechte Bewertungen. Und die schlechten Bewertungen sind alle 1 Stern und sagen, in diesem Buch sind 220 Seiten gefüllt mit Wortblasen und es steht nichts drin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also vielleicht braucht man auch nicht in das Buch gucken, aber das fand ich, das steht da wirklich ziemlich wütend drin, weil das da nichts drin steht in dem Buch. Wenn Fische fliegen. Ja. Hier ist eine Geschichte von ihrem Blog, sie hat auch einen Blog, die mache ich jetzt nicht, weil das zu lang ist, die heißt Springen wie ein Känguru und die geht darum, dass sie eine Frau kennengelernt hat, die ganz steif war und immer ganz gerade saß und dann hat sie im Training dazu gebracht, dass sie gehen konnte und rumgehüpft ist und gejauchzt hat und dann hat sie also sie hat sie anstrengend gemacht. Nein, sie hat ihren Rücken geheilt und dann meinte diese Frau, meine Familie ist in Australien und ich bin dann in Australien und es wäre so schön, wenn es CQM auch in Australien gäbe. Ja. Und dann ist da ein Aufruf, dass man doch sich mit ihr in Verbindung setzen möge, wenn man das in Australien auch vielleicht an den Mann bringen wollte. Oh Gott. Und außerdem war in der Geschichte gut, dass die Frau hat von dem CQM-Seminar gehört in ihre Apotheke, wo ihr die Apotheker das empfohlen haben, dass es am Abend sei und dann ist sie einfach so mitgegangen und die Apotheker waren auch da und so. Also so kann man da anscheinend reinrutschen. Ja, in so Apotheken hängt aber echt immer viel so Zeug rum und so Informationszettel für alle Bachblüten, Homöopathie, Akupunktur, was man sich so denken kann. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Apotheke hier in Tübingen und ihre Chefin macht Spagyrik. Habt ihr mal davon gehört? Nein. Ist beim Italiener, ne? Ja, so ähnlich. Einmal Spagyrik, bitte. Einmal Spagyrik Napolitano. Nee, Spagyrik ist Alchemie. Einfach. Was macht man da? Pflanzenessenzen, die ganzheitlich wirken. Da habe ich auch schon gedacht, ja, du machst aber kleine Schnäpschen aus verschiedenen Pflanzenessenzen. Ja, das hilft. Also du äscherst die ein und dann löst du sie in Schnaps auf. Ja. Und das sind dann die spagyrischen Essenzen. Und wenn du einen Zeckenbiss hast, dann ist das ja wie bei einem Vampir. Ja. Also musst du dein Veilchenessenz, Anis-Essenz und dann M-Essenz. Genau, und dann so weiter und das in der Reihenfolge verschiedene Tröpfchen zusammenmischen von dem Schnaps und dann trinkst du das und das hilft. Dann. Ich wusste gar nicht, dass man vom Vampir bis in Borreliose kriegt. Nee, ich dachte, da kriegt man Vampirismus von. Ja. Und dazu nachher mehr. Wenn das Bella rausfindet. Auch. Ja, und dann vielleicht so noch abschließend, dreamy. Ihr Mantra lautet: Stell dir vor, wie unsere Welt sich verändern wird, wenn die Menschen erkennen, dass es keine Geheimnisse mehr gibt. Hä? Was hat das jetzt mit CQM zu tun? Das war das Ende von ihrem, von der Vorstellung über die Frau und Gabriele. Von Gabriele. Ja, das ist ihr Mantra. Das fand ich auch irgendwie, das ist nicht sehr aussagekräftig, außer dass die Welt sich verändern würde. Insofern, das ist ziemlich langweilig. Aber Mantra ist doch, man muss es ganz oft hintereinander sagen. Und so wippen dabei. Wie unsere Welt sich verändert. Stell dir vor. Ja. City of Compton. Und dann gibt es 3 Seiten mit CQM-Seminarbeschreibungen. Cool. Ihr seht, ich habe nicht viel markiert, das ist genauso unwichtig. Aber das wird immer gut eingeleitet mit Zitaten von Goethe. Und es gibt halt 3 CQM-Seminare. Also jetzt mal ein bisschen genauer, wie man das macht. Man geht erstmal anscheinend zu einem Informationsabend. Der kostet 15 € Eintritt. Und dann, wenn man den hinter sich hat, dann kann man zu so einem Seminar gehen. Die gehen immer 2 Tage, immer Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag oder so. Und die kosten 540 €. Ja. Und man macht erst Modul 1. Und das ist so das Normale. Das macht man, das lernt man das Praktische. Im zweiten lernt man das Theoretische. Ja. Aber das muss. Und dann kann man auch das dritte machen. Da lernt man was über, und beim zweiten lernt man auch was über Wohlstand und wie man managt und so. Und im dritten, das heißt jenseits von Tabus, da lernt man auch was so über Blockaden im Beziehungsbereich, wie man die lösen und umgehen kann. Und dafür ist das zweite aber nicht zu notwendig, aber empfohlen. Und man sollte immer zwischen 4 und 6 Wochen zwischendurch Pause machen. Und die kosten immer wie viel, die weiter? 540. Geld. Okay. Also ich habe schon gedacht, als du gesagt hast, 15 Euro Eintritt, dachte ich ganz kurz so, ach, es geht ja. Ist keine so eine verrückte, horrende Summe. Das ist halt genauso wie so diese Seite. Da wird dir, wird das 2 Stunden wahrscheinlich nur so Wortblasen an den Kopf geworfen. Aber das ist anscheinend auch der Fall in den längeren Seminaren. Dann habe ich einen Mann gefunden, der hat einen Blog, der heißt Frank Dörr. Und der hat auch mal über CQM ein bisschen geschrieben und ich fand den Blog-Eintrag vom Aufbau her sehr interessant. Also der ist ein bisschen länger, aber ich würde ihn gerne vortragen, wenn das okay ist. Klar. Er hat geschrieben, als selbstständiger Unternehmer lege ich allerdings, also ich habe es ein bisschen gekürzt, einen großen Wert auf die Bereiche, sonst wäre es ein komischer Anfang, Familie, Partnerschaft sowie Gesundheit, Spiritualität. Dies sind aus meiner Sicht die 3 Standbeine für eine zufriedene Existenz. Um im letztgenannten Punkt weiterzukommen, also Spiritualität, testete ich CQM, die chinesische Quantenmethode. Chinesische Quantenmethode klingt etwas ungewöhnlich, wie eine Mischung aus Alternativmedizin, Anklänge von TCM, traditionelle chinesische Medizin sowie Quantenphysik. Mit die offizielle Website der International Organization of Quantum Methods unter hypervoyager.com bestätigt dies. Hinsichtlich des Ursprungs der Methode wird geschrieben, in dem 1500 Jahre alten Shaolin-Tempel im Norden Chinas wurden viele grundlegende Erkenntnisse über die menschliche Energie, deren Schulung und die Kampfkünste, Martial Arts, entdeckt. Das ist ja auch schon sehr gut. Weiterhin soll die chinesische Quantenmethode, er schreibt auch Quantenmethode, finde ich gut, diese Energiekonzepte mit den Erkenntnissen der neuesten Quantenfeldtheorie kombinieren. Auf den ersten Blick wirken diese Erklärungen äußerst diffus. Da ist von dem Shaolin-Tempel die Rede. Ja. Ich bin sicher, im Norden Chinas gibt es mehr als nur einen. Naja, es gibt das Shaolin-Kloster. Ich glaube, das ist schon ein Hauptkloster. Die Quantenphysik wird ebenfalls immer wieder gern genommen. Aus meiner Sicht als alter Fan von Bells Theorem mag dies im Kontext der CQM nicht ganz an den Haaren herbeigezogen sein. Vereinfacht ausgedrückt besagt dieses Theorem, dass 2 beliebige Teilchen, die einmal im Kontakt waren, sich auch weiterhin gegenseitig beeinflussen, unabhängig davon, wie weit sie sich mittlerweile voneinander entfernt haben mögen. Das haben wir ja vorhin schon mal diskutiert. Ja, Quantenverschränkung ist immer ganz, ganz en vogue bei diesen ganzen Quantenleuten, also bei diesen Pseudowissenschaftlern. Ich meine, das gibt es auch im echten Leben. Aber im echten Leben ist das halt ein Effekt, aber der hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie gesund wird oder krank wird oder sonst irgendwas. Aber du kannst vielleicht damit Energiefelder entstehen ja dadurch und die kannst du vielleicht beeinflussen, wenn du deine Hände. Wenn man so. Ich glaube, es ist halt deswegen reizvoll, weil es halt quasi die Konnotation ist, was du auch anfasst, es hat quasi eine Wirkung drauf. Ja, ja. Und das kann schon reizvoll für so Leute sein, die dann sagen, okay, ich fasse dich an mit meiner heilen Energie und dann bist du für immer beeinflusst davon. Also ich gebe dir Energie, das passt ja total gut rein. Von daher macht es schon Sinn, dass sie das benutzen, denke ich. Ja, ja, so funktioniert das halt mit dem und chinesischer. Und in China hat man das rausgefunden. Ja. Aber die wussten das schon einfach so, schon länger. Denn es scheint, soweit ich die chinesische Quantenmethode bislang verstanden habe, darum zu gehen, also ich meine, er schreibt das halt wirklich so, dass ein darin ausgebildeter Therapeut energetische Altlasten im menschlichen System auf körperlicher, mentaler, emotionaler oder spiritueller Ebene auflöst. Also im Grunde eine Information berührungsfrei umprogrammiert. Was wieder an neurolinguistische Programmierung, NLP, erinnert. Das gibt es ja auch, das ist auch so ähnlich. Ja. Die aus meiner Sicht allerdings nur am Mentalkörper ansetzt, während CQM ähnlich wie vielleicht Reiki im feinstofflichen Bereich arbeitet. Andererseits sind Bezüge zur Quantenphysik trendy und entlocken Skeptikern bestenfalls ein müdes Lächeln. Ein Artikel in der Wikipedia, die allen alternativmedizinischen traditionell skeptisch gegenübersteht, fehlt bislang. Vermutlich, da CQM als Methode noch sehr neu auf der Bildfläche ist, was wiederum im Widerspruch zum vorgeblichen Alter der Methode steht. Angesichts der äußerst dürftigen Informationen auf hypervoyager.com ist auch eher mit einem Verriss zu rechnen. Auch nebulöse Verweise auf alte chinesische Tempel, die Steigerung wäre eine Verortung in Tibet und Jahrtausende alte Traditionen ohne wirkliche Nachweise schüren eher Zweifel, dass es seriös sei. Und dann sagt er noch ein bisschen so, dass er auch meint, dass sie schlechtes Marketing haben, weil die Seite nicht richtig funktioniert und solche Sachen. Und dann der letzte Absatz von dem Eintrag ist, nichtsdestotrotz habe ich mich für kommende Woche, habe ich mir einen Termin bei einer der bekanntesten Vertreterin von CQM in Deutschland gebucht, Susanne Krämer in Aschaffenburg. Ja, leider super. Bislang ohne eigene Website, einfach deshalb, weil ich gern mal Neues ausprobiere, weil mir klar ist, dass es mehr auf dem Planeten gibt als unsere Schulweisheit Ja, ja. Was sie sich erträumen mag. Und vor allen Dingen, weil meine Lebensgefährtin, der ich sehr vertraue, auch CQM gut findet. Ah ja, dann. Und ich möchte wieder hin wegen meiner Rückenprobleme. Das ist ein guter Eintrag. Ich meine, erst ja. skeptisch und ja. okay. Ja. Und dann so, allerdings. Ist mir aber egal. Ich gehe trotzdem hin. Und dann hat, dann habe ich ein paar Sachen auf Kommentare auf den Artikel nochmal rauskopiert, weil da auch interessante Meinungen kamen. Lieber Frank Dürr, gerade habe ich Ihren CQM bzw. Ihre Bemerkung über Hyper Voyager gelesen. Sie sprechen mir aus der Seele, muss jetzt los, ist der erste Eintrag. Bin voll Ihrer Meinung. Dann sagt, Wiedersehen. Dann sagt Frank nochmal irgendwann, ich war über 2 Stunden bei Frau Krämer. Insgesamt fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Seit diesem Termin sind meine Schmerzen im linken Unterbauchbereich fast völlig verschwunden. Auch der halbe Wandscheibenvorfall im unteren LWS-Bereich macht keine Probleme mehr. Es war kein Kurs, sondern ich war als Klient dort und sie kam mir nur... Und kann mich nur hinsichtlich von Frau Krämer und der von ihr praktizierten Techniken äußern. Mir geht es seitdem auf jeden Fall deutlich besser und so weiter. Ja, ja. Dann Herr Dürr, sagt euch ja nach jemand, Margret, CQM ist für mich zur täglichen Anwendung geworden und ich kann es wirklich nur empfehlen. Wer Neues ausprobieren möchte, sollte CQM einfach mal ausprobieren. Ich weiß immer noch nicht, was man da macht. Nein, das steht auch nirgendwo. Das ist wirklich so. Geheime Technik. Und dann schreiben auch ganz viele Leute da so also Kommentare, die das selber halt anbieten, CQM, ja. und dann sozusagen auch Werbung dafür machen. Wir, meine Frau Karin Sattler, lebensliebe.net und ich arbeiten, also Bernhard Sattler, arbeiten seit etwa 5 Jahren auf professioneller Basis mit CQM. CQM funktioniert und hilft in allen Problembereichen, wenn der Hilfsuchende bereit ist, sich auf eine persönliche Entwicklung einzulassen. Was den Namen anbelangt, kann man sicherlich sagen, dass der irgendwie schlecht sei, sagt er auch, aber er trifft es halt gut und du schaffst ja, die richtigen Entwicklungsquellen. Er ist schlecht, aber er ist gut. Ja, also er trifft halt die wichtigen Entwicklungsquellen. Was mir noch wichtig zu erwähnen ist, betrifft die Wirksamkeit von CQM. Jeder kann CQM lernen, also wirklich Werbung, Werbung, Werbung. Ich wünsche jedem Menschen das Glück, eine ähnlich effiziente Methode zur Verbesserung aller Lebensbereiche zu finden. CQM. Ja. Dann sagt noch einer danach, dass es irgendwie komisch sei, dass das klappen würde und dass Bandscheibenvorfälle sich nicht so schnell heilen ließen. Aber dann sagt er auch den Satz, was auch immer häufig eigentlich im Kontext mit traditioneller chinesischer Medizin gesagt wird, dass allein schon das Alter von unserer Schulmedizin einfach abstinkt gegen die andere, weil 250 Jahre sind nichts gegen 5000 Jahre und deswegen ist da sicher vielleicht irgendwas dran. Ja, je älter, desto besser. So ist das immer. Ja, vor allem bei so Sachen wie... chinesische Quantenmechanik, die überhaupt nichts zu tun hat mit irgendwas Chinesischem. Oder ich weiß ja immer noch nicht, was die machen. Ob die da ja dann immer so Shaolin, vielleicht machen die immer, dass sie so Ballons durchstechen, ohne dass die platzen oder. Vielleicht haben sie auch einfach nur extrem orangene Roben an. Ja, oder mit ihren Zähnen so ein Auto ziehen. Ja. Oder sowas. Und dann sagen, wow, mein Bandscheibenvorfall ist geheilt. Dafür habe ich ganz arg Zahnschmerzen. Aua, aua. Vielleicht, ich habe neulich gelesen, es gibt auch Sexual Kung Fu. Vielleicht machen die das. Ja, das könnte sein. Ja, das ist aber auch nicht so spannend. Das klingt nur gut. Macht da, glaube ich, was war das noch? Macht Kung Fu, um seine eigenen Triebe irgendwie in den Griff zu bekommen, oder? Ja, genau. So, dass man machen das nicht alle Leute, die kommen? Naja. Ich weiß es nicht. Da könnte was dran sein. Ich kannte da mal so einen. Heiße Kung-Fu-Babes aus deiner Umgebung. Dagmar Muskelfrauen. Sagt, hallo an alle, ich habe gestern Abend den Vortrag von Frau Eckhardt gehört und habe wieder einmal erfahren, dass jemand etwas anwendet und dies für die allmächtige, allein wirksamende Seligkeit hält. Und dann sagt sie, dass rechts und links vom Weg auch noch andere Sachen liegen und dass es einfach doof ist, wie wenn man sagt, das eine ist das Superheilmittel. Allerdings sagt sie, ich möchte trotzdem diese Therapieform als Basis für meine eigenen Therapien benutzen. Also was jetzt? Alle sagen, das ist dumm, aber wir benutzen es auch. Ja. Und dann sagt sie, jeder Mensch ist ein Individuum und benötigt deshalb auch individuelle Hilfe. Euch allen nur Gute und viel Licht und Liebe, Dagmar. Das schreibt sie dann. Dir auch nur Gute. Und dann sagt Maria, eine sehr gute Hilfe bei Problemen mit Verspannung jeder Art ist Vitametik. Hier wird Muskulatur, das Nervensystem entspannt und der Körper hat die Möglichkeit, wieder ins Lot zu kommen. Hat mir sehr geholfen. Vitametik.de. Dort gibt es mehr Infos. Info. Das ist echt so gut. Und dann sagt eine andere, Einstein sagt, ich kann mich der Ausführung von Dagmar nur anschließen. Die ist auch ganz negativ. Was sie schreibt, sie meint, dass das der sagt einfach, dass, weil er auch mit Einstein geworben wird, dass das nicht seriös sei. Aber er meint, dass... ja. Einstein ist nicht seriös. Ja, genau. Das war zumindest eine Figur, die es echt gab. Nicht so wie Und ein anderer schreibt, der sagt auch ganz viel, noch ein bisschen Feuer zum Shaolin. Elfe. Und sagt dann, der Name Quantenmethode finde ich schon etwas gewagt und die Methode den Chinesen unterzujubeln halte ich für einen Werbegag. Trotzdem interessiere ich mich für diese Methode und werde sie testen. Also, hä? Wie kann es denn bei jedem Einzelnen so sein, dass die das alles bescheuert finden, aber dann trotzdem hingehen? Ja. Wie machen die das? Abendsonne sagt, hallo Frank, ich rutsche hier im Internet rum und auf einmal sehe ich dich. Rutsch. Grüß dich. Ich freue mich, dass du Erfolg mit der CQM hattest. Mittlerweile beschäftige ich mich auch damit und finde es wirklich gut. Aus meinem Verständnis heraus kommt mir CQM so vor wie Turbo Reiki. Turbo Reiki? Ja, und ich hab eben schon mal drüber gelacht, als ich schon, mich mit Henrik unterhalten habe davor darüber. Und dann hat er mich darüber aufgeklärt, dass Turbo Reiki nicht einfach so ein Spruch ist, sondern es gibt tatsächlich eine Technik, die Turbo Reiki heißt. Und dann habe ich danach gesucht und habe in Foren festgestellt, dass Leute sich viel darüber beschweren. Jetzt allerdings nicht, weil das nicht funktioniert, sondern weil das viel zu energetisch ist, wo man das nicht machen wollte. Es ist ja normales Reiki ist ja schon so energetisch, aber Turbo Reiki ist halt unglaublich. Das ist zu gefährlich. Das soll man nicht machen. Energien frei. Bombell fand ich auch gut, der meint, die Glaubwürdigkeit der Methode scheitert schon an der allerersten Hürde. Ihre Verfügbarkeit für jedermann. Wenn schon das erste Seminar über 500 Euro kostet, ist diese Verfügbarkeit für den größeren Teil der Bevölkerung exakt für diejenigen, die diese Hilfe eventuell am dringendsten bedürfen, dieser Hilfe bedürftig sind, eben nicht verfügbar. Ha! Als Prinzip an das Prinzip als solches glaube ich sehr wohl. Ja. Die Glaubwürdigkeit der Methode scheitert schon an der allerersten Hürde. An das Prinzip als solches glaube ich sehr wohl. Es fragt sich nur, warum ein so universales Haltprinzip im hermetisch mit Stacheldraht abgesicherten Garten des zähnefletschenden Kapitalismus gesperrt wird. Oh, hermetisch abgeriegelten Garten. 500 Euro Stacheldraht. Auch jenseits am Stacheldraht der Nacht gefällt mir 500 Euro Zeit. Ja. Oh Nachtigall, ich höre die Trapsen auch jenseits der unüberwindbaren Mauer. Die Indizien sind überdies an die Mauer genagelt. Dahinter steht eine GmbH. Hinter der Mauer steht die GmbH. Ich bin hier dran genagelt. Und vorne dran ist es dran genagelt. Mit grüblerischen Grüßen ein heilbedürftiger Prekarier, dem mal wieder eine lange Nase gedreht wird. Eine lange Nase von der Mauer. Ne, ja. Von der GmbH im Kapitalismus. Das ist auch die Karikaturist von der FAZ, oder? Ja, wirklich. Dann sagt Dagi sagt, ich finde die Methode nicht schlecht und sie wirkt sogar. Noch sollten dazu einige genauere Sachen und Hintergründe und so erklärt werden, was einfach in diesem zweitägigen Seminar anscheinend nicht möglich ist, laut Dagi. Und dann sagt sie noch, dass Gabriele Eckert eine sehr engagierte, beeindruckende Person ist, aber dass in den Seminaren die Herzenswärme fehlt. Bleibt zu hoffen, dass sie das noch einpendelt. Trotz meiner Kritik wende ich CQM weiterhin an und werde auch weitere Seminare besuchen, denn es gibt nichts, was man nicht verbessern kann. Ja. Ja. Also die wissen alle nicht, wie CQM funktioniert, gehen dahin und wissen es immer noch nicht und kritisieren sie und wenden es trotzdem alle an. Aber irgendwie wirkt das schon und deswegen machen das alle. Ja. Und dann noch, Carsten sagt, ich habe vor einigen Jahren mal Informationen über CQM im Internet gesucht und war vor allem von den MLM-Elementen abgestoßen. Wer neue Seminarteilnehmer bringt, bekommt Punkte, die er später wieder in eigene Seminare investieren kann. Hat auf mich einen fast sektenhaften Eindruck gemacht. Mhm. Die Methode mag gut sein, das drumherum finde ich furchtbar. Alle sagen, es ist vielleicht gut, aber... Ja. Aber vielleicht auch nicht. Ja, ja. Eine sehr schöne Methode. Das ist so eine skeptische Esoteriker-Seite, die skeptisch sind, aber trotzdem alle... Das ist halt gut, dass sie immer skeptisch sind, bis zu dem Moment, wo es heißt, machst du das? Und dann, ja, schon. Ja, das ist auch immer... Das ist eine Firma, sie will Geld dafür, die Methode ist nicht chinesisch, es hat nichts mit Physik zu tun und sie erzählt nicht darüber, was passiert, aber ja, natürlich mache ich das. Ja, ich denke, es ist halt gerade einfach in... Oder? Ist das alles aktuell, oder? Ja. Einigermaßen, das gibt es schon seit 5 Jahren oder so. Ja, das ist aktuell. Ja. Naja, in Shaolin-Klostern gibt es das schon seit... Das gibt es seit 1500 Jahren. Ja. Interessant, echt. Das ist sehr komisch. Also an sich, also man hat nichts gelernt, worum es da halt wirklich CQC, geht. CQM. Und was CQM ist, aber ich weiß jetzt, dass man viel drüber schreiben kann. Ja. Dass man nicht wirklich drüber reden kann, aber ich kann es natürlich, ich belästige jetzt einfach, ich muss das alles lesen, deswegen mussten jetzt alle Hörer das auch hören. Tut mir leid. Kein Problem. Soll ich kurz was über Energievampire reden? Ja. Ich glaube, das kann man gut dazwischen werfen, ja. Das war auf dieser Seite. Ich war gerade damit ein Energievampir von allen Leuten, die das gehört haben. Ich habe dir an Energie geklaut, indem ich langweilige Dinge erzähle. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Seite hieß, die uns die nette Dame, die uns die E-Mail geschrieben hat, aus Berlin. Die Henriette, genau, ja. Die hat uns über die Rauhnacht oder so geschickt. Und das hat mich gar nicht so interessiert. Aber da war danke, Henriette. Also das war auch, ja, aber da habe ich noch was viel Lustigeres gefunden. Nämlich ein Thema, das heißt Energievampire. Und da geht es darum, und der erste Eintrag dazu ist von 2008. Also im Internet steht geschrieben, Doppelpunkt. Das sind Menschen, die ihre Lebensenergie nicht direkt vom Universum beziehen. Ja, sondern von ihren Mitmenschen, / mit Wesen. Richtig heftige Energievampire saugen ihre Opfer aus, bis diese sich abgrenzen. Wow. Diese Vampire haben ein Problem mit sich selbst und handeln deshalb so. Mhm. Mir ist heute bei der Behandlung, und Behandlung steht in Anführungszeichen, mir ist es heute bei einer Behandlung, es war die Tochter meiner Freundin passiert. Ich habe ihr die Hand aufgelegt und es war eigentlich wie immer, aber dann spürte ich, wie die Kleine die Energie förmlich aus mir heraussaugte. Nach einer Weile ließ es nach und ich machte deshalb weiter. Bei der Behandlung, wieder in Anführungszeichen, wollte ich dann aufstehen, aber es ging nicht. Ich hatte das Gefühl, zu schwach dafür zu sein und meine Beine schliefen schlagartig bis oben ein. Vielleicht kennt sich jemand mit so etwas aus und kann mir sagen, was das war. X-Men. Rogue. Ja. Es war Rogue. Rogue ist anscheinend ein Energievampir. Ja, und da waren total viele interessante Einträge, also Erfahrungsberichte von anderen Leuten, die auch Energievampire in ihrer Familie haben. Die eine schreibt, meine Urgroßmutter ist eine. Und die hängt sich immer an so jüngere Leute ran, wie meine Cousinen und mich und so. Die arme kleine Oma, hallo, die möchte doch nur kuscheln. Also ich, ja. Und dann die erste Antwort war von die drei Hörnchen. Ich kenne mich nicht super gut aus, Klammer auf, keine Ausbildung oder so, aber ich habe ähnliche Erfahrungen auch schon öfter gemacht. Leider passiert so etwas in letzter Zeit häufiger. Für mich fühlt sich das an, als ob die betreffende Person, ohne es zu wissen, an eine Art schwarzes Loch angeschlossen ist. Ja, genau so fühlt sich das an. Ja, als ob gut, die, so aber ganz, ohne es zu wissen. Ja. Ganz detaillierte Sachen daraus. Kann man sich gut vorstellen, wie das so ist, wenn man an ein schwarzes Loch angeschlossen ist. Oder die andere Person. Das ist so wie ein künstlicher Darmausgang. Ja, ungefähr. Nur andersrum. Yo. Ja, und dann gibt es ganz viele so verschiedene Methoden, wie man sich davor schützen kann, irgendwelche Sachen sich vorstellen, wie ein Netz, das man dann durch diese Leute zieht und alles Schlechte bleibt daran hängen. Andere Leute verschließen ihre Chakren. Das sagt zum Beispiel Horus. In einer Menschenmenge oder so kann man die Chakren versiegeln. Ausrufezeichen, Punkt, Punkt, Punkt, Klammer auf, hilft sehr gut, Klammer zu, Punkt. Wie geht das? Man nehme geweihtes Öl auf den rechten Daumen. Zeichne auf jedes Chakra dreimal ein gleichschenkliges Kreuz und sage dazu im Namen von Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Jesus, Gottes, Erzengel Michael. Erzengel Michael aus Bollerbü. Der alleine Liebesquelle etc. je nach religiösem Weltbild. Also man kann alles, Metatron, Mohammed. Ja. Buddha. Versiegel ich dieses Chakra, um mich zu schützen vor allen unangemessenen Energien und Wesenheiten. Das hält einige Tage an sogar. Also geweihtes Öl braucht man dazu. Dann sind die Chakren zu. Ja. Ich weiß nicht, ob das allgemein nicht auch einfach schlecht ist, wenn die Chakren verstopft sind, weil dann muss ja auch die Energie durchbringen. Ja. Weil zum Beispiel bei Reiki, da hast du ja dein Handchakra. Ja. Und wenn du das auflegst und dann hast du da Öl drauf, das funktioniert ja wohl gar nicht. Der erste ist ein gleichschenkliges Kreuz. Wahrscheinlich einfach ein Kreuz, wo die zwei Striche gleich lang sind. Das ist ein Dreieck. Ja, ich denke mal, vielleicht gleichseitiges, nicht gleichschenkliges Dreieck. Mhm. Gleichschenkliges Kreuz. Gleichschenkliges Kreuz. Achso, ein Kreuz. Ja, ein gleichschenkliges Kreuz. Kreuz haben keine Schenkel. Nee, finde ich auch. Nur Hühnchen. Ja, aber oben drüber sagt jemand genau das Gleiche. Nämlich Nixe sagt sehr gut, hilft auch ein gleichschenkliges Kreuz. Aber sie macht es ganz anders. Ich visualisiere dieses immer auf meinem Rücken und meinem Oberkörper. Wenn ich unter vielen Menschen bin, stelle ich mir ganz viele vor, die in meiner Aura rumschweben. Hilft sehr gut. Ah, das ist wahrscheinlich wirklich so, wie wenn man Vampire auch mit Kreuzen. Ja, und Weihwasser, also bei geweihtem Öl oder Kreuzen. In der Menschenmenge hilft auch Knoblauch. Ja. Das allerdings. Ja. Und das hilft tatsächlich wirklich. Und Silver Bullets. und dann habe ich mir die Frage gestellt. Dann habe ich mir die Frage gestellt und zum Glück hat sie sich auch jemand anders gestellt. Kann man denn auch unbewusst ein Energievampir sein? Wenn ja, woran merke ich das? Dass ich anderen Energie wegnehme. Und dann schreibt Horus, er scheint ein sehr weiser Mensch zu sein. Natürlich kann man auch unbewusst Energievampir sein. Man kann es vielleicht daran erkennen, oh Gott, das war dein Handy, oder? Scheiße. Man kann es daran erkennen, dass die Menschen in unserer Nähe unruhig, nervös und schwach werden. Sie fühlen sich nicht wohl in unserer Nähe und werden versuchen, vor uns zu fliehen. Vielleicht sind die auch einfach nur allgemein abgeneigt. Auch vielleicht merkst du dich nicht oft genug. Ja. Ja. Genau. Der Energievampir selbst mag sich wohl besser fühlen, wenn er unter Menschen ist, denen er Energie abzieht. Hm. Und er wird vielleicht versuchen, durch andauernde Gespräche die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu lenken und sie zu erhalten. Das ist eine metaphorische Ebene. Ja. Ja. So sind meine Erfahrungen damit. Ja, ich glaube, ich kenne auch ein paar Energievampire. Ja, kenne ich auch ein paar. Warum guckt ihr alle mich an? Was? Niemand hat dich angeguckt. Und jetzt kommt der beste Spruch. Übrigens, auch Pflanzen, Edelsteine und Tiere verlieren ihre Energie, wenn sie in der Nähe von solchen Leuten sind. Tiere werden wahrscheinlich abhauen. Sie sind nämlich schlauer als wir Menschen. Edelsteine auch. Edelsteine auch, ja. Und dann? Werden vielleicht abhauen. Der letzte Blog-Eintrag in diesem Forum, also der letzte Eintrag in diesem Forum ist: Also die erste Frage wäre, ob du überhaupt Reiki praktiziert hast. Hast du eine echte Reiki-Wahrung erhalten? Falls ja, dann wäre die Ursache, dass du da selbst noch etwas an dir zu heilen hast. Dann wurde dir dies gezeigt. Generell klingt es aber so, als wärst du nicht an die Quelle angeschlossen gewesen und hättest ihr Energie von dir selbst gegeben. Das wäre dann aber definitiv kein Reiki. Und danach kommt nichts mehr. Das ist super. Schön. Noch das war vor 2 Jahren. Du kannst gar kein Reiki. Ja, fett gedisst. Ja, das fand ich schon ein bisschen frech, aber naja. Na ja. Das also erinnert mich ein bisschen an, als das eine Mädchen, wo der Urgroßvater von dem Baby gespukt hat, wo die andere immer gesagt hatte, nein, das ist nicht der Urgroßvater, das ist ein Alien. Ja. So ist das jetzt auch in etwa. Du kannst gar kein Reiki. Du kannst auch gar kein Reiki. Ja, aber ist das nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber ich habe oft so das Gefühl, dass gerade auch bei diesem CQM, dass die Leute einfach sagen, ja, ich mache das jetzt auch, obwohl die nicht so wirklich wissen, worum es geht. Und dann sagen Leute, ich mache Reiki und heile die Tochter meiner Freundin und lege ihr die Hand auf. Und dann passiert halt sowas, wenn so ein Energievampir kommt und du bist nicht an die Quelle angeschlossen, an die göttliche. Das ist schon gefährlich. Hast du halt Pech gehabt. Ja, dann musst du teure Reiki, also Weihungen auch machen, damit du das machen kannst. Ich habe auch schon mal bei der Tochter von mehreren Freundinnen Hand aufgelegt und hat sie echt Ärger gegeben. Also es war echt problematisch. Ja, das glaube ich. Und ich habe über das Thema auch schon mal bei Domian gehört. Also, wenn man nochmal bei YouTube gucken will, es gibt auch irgendeine Domian-Folge mit Energievampiren. Awesome. Ja. Ja. Es gibt auch eine Domian-Folge, in der Erzengel Michael. Stimmt, war auch letztens irgendwo. War letztens irgendwo, ja. Da wurde Michael gechannelt. Der Michel. Ja, live bei Domian. Und das war auch ganz gut. So, na, wie ist es denn da so? Ja. weiß ich nicht. So. Ja. Ah, kannst du den channeln? Ja, jetzt auch in der Sendung. Ja, Sekunde. Hallo, ich bin der Michael. Oh Gott. Hallo. Wir können mal eine Folge, jeder einen anderen Charakter channeln. Ja. Und dann haben wir noch eine zweite Giftschrank-Folge. Melek Metatron. Ja. Stimmt, ich muss noch mal schauen, ob ich. Sollen wir noch den Spendenaufruf machen? Nein. Dann dürfen wir nicht mehr, dann dürfen wir nie das Lied spielen. Welches sollten wir noch mal spielen? One Moment in Time. One Moment in Time, weil wir dann, also weil wir das gemacht haben, sind wir ein kommerzieller Podcast. Stimmt. Und dann dürfen wir nicht mehr Moment in Time spielen. Irgendwann mal. Dürfen wir eh nicht. Kostet doch 150 Euro oder so. Egal. Können wir nur in einer kurzen Folge machen. Wir dürfen nur weniger als 30 Sekunden. Ja. Ja, wir hatten überlegt, ob wir einen schönen Jahresrückblick machen mit unseren lustigsten Stellen und One Moment in Time drunter legen. Und dann haben wir auf der GEMA-Homepage nachgeschaut, was es kostet. Und um es kurz zu fassen, nein, wir machen es nicht. Und wenn wir es covern? Dann auch nicht. Dann musst du auch bezahlen, ja. Wenn ich es einfach selber singe? Musst du es auch bezahlen. What? Ja. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt ganz kurz machen würden, dann müssten wir jetzt bezahlen. Dann kommt nachher Tupac und wir das Geld haben. Aber nur, wenn ihn jemand channelt. Der muss ja nicht gechannelt werden, der lebt doch noch. Zusammen mit Biggie Smalls. War das schon mal bei Huxella? Tupac? Das war eigentlich ein Thema für die, ob das Tupac lebt noch. Und, ja. Und Dings auch, Elvis. Elvis, ja. Kann man alles zusammen machen, alle ja. Beatles. Ja. ja. Aber und Paul McCartney lebt noch. Mhm. Hat eine schöne neue Frau. Der muss gar nicht gechannelt werden. Ja, Paul McCartney lebt noch. Der ist nämlich warum? Gar nicht tot. Man denkt nur, dass der tot sei. Ja. Hä, wer denkt denn sowas? Sieht man doch auf dem Cover hier von Abbey Road. Ist doch John. Nein, da hat er doch keine Schuhe an, weil er tot ist. Nein. Egal. Das könnte man auch mal machen. Ja. Ja, Ende von CQM. CQM und Energie Vampire. Dann machen wir eine Mini-Pause und sind wieder da. Meinst du eine Puro-Puro-Pause? Eine Puro-Puro-Pause und dann sind wir wieder da mit einem anschließenden Thema namens Radionik. Zurück aus der Pause und ich habe eben gelogen, es gibt nicht Radionik, sondern wir haben eine Funkverbindung hergestellt über El Shaddai zu Henning, der uns jetzt ein paar interessante Sachen erzählen wird aus seinem Leben im Land des Lächelns. Naja, in Japan. Im Land des Alkoholismus, des Offenen. Richtig. Ja, liebe Humoralpathologie-Hörer. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mich. Ich bin das eine Arschloch, beziehungsweise der eine Saftsack von uns Humoralpathologen, der sich für ein Jahr ins Ausland verdrückt hat und damit für die nächsten, ja, ich schätze mal, 3 Folgen von Humoralpathologie nicht zur Verfügung steht. Hey. Aber wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert und daher konnte ich circa einen Monat im Voraus eine Audiodatei aufnehmen, diese auf eine Diskette abspeichern und über die Pferdepost durch Eurasien transportieren lassen. Und ja, durch die Zeitverschiebung zwischen Japan und Deutschland ist jetzt aber auch hier schon Mitte Dezember und deswegen nehmen wir das alles gar nicht richtig wahr. Dr. Who-Physik. Ja. Pünktlich zur letzten Phase der Vorweihnachtszeit erreicht mein Beitrag also die von Spendengeldern gekaufte Humoralpathologie Winterresidenz in Ischgl. Während meine Kollegen nach einem äußerst anstrengenden Tag Idiotenhügel runterfahren, sich in Rentierpullovern auf den Bärenfellen vor dem Kamin räkeln und ab und zu den Bernardiner mit dem Eierlikörfässchen heranpfeifen, sitze ich hier in Fernost einsam und allein und bin mit einem Weihnachtsfest konfrontiert, das auch den Resten seiner christlichen Elemente beraubt, auf das nukleare Element Konsum reduziert ist. Nuklearer Wind. Ja. Um die Feiertagslaune ein wenig zu drücken, möchte ich also mal ein paar Fakten zum japanischen Weihnachten zum Besten geben. Auch hier werden Straßen und Einkaufszentren geschmückt und von Größen wie Merry Christmas bleibt man auch nicht verschont. Selbst beschissene computeranimierte Enten im Fernsehen, die Werbung für Versicherungen machen, wünschen einem eine frohe Weihnacht aus irgendeinem Grund. Alles wirkt immer leicht so, als wüsste niemand, was das eigentlich alles so richtig soll. Als hätte man alles über Weihnachten aus dem Fernsehen gelernt. Also so in etwa wie wenn deutsche Filme wie Last Samurai oder Die Geisha gesehen haben und danach zu vermeintlichen Japan-Experten geworden sind. Jedenfalls wird auch hier im Supermarkt Weihnachtsmusik runtergedudelt und die Angestellten müssen lächerliche Kostüme tragen. In gewisser Weise betreiben sie damit sogar mehr Aufwand als so manch westlicher Supermarkt. Mit dem christlichen Weihnachten an sich hat hier natürlich niemand was am Hut. Allerdings entwickeln Japaner zur Weihnachtszeit ein unerklärliches Verlangen nach totem Geflügel und fettigem Gebäck. Daher kann man zu Weihnachten bei Fastfood-Ketten wie McDonald's oder KFC spezielle Weihnachtsmenüs bestellen und in Supermärkten Torten für ca. 20 bis 30 Euro reservieren. Torten. Weihnachtsessen von McDonald's. Das schmeckt am besten wohl im Jogginganzug und vom Fliesentisch gegessen, während irgendwas mit Oliver Geissen im Fernsehen läuft. Jahresrückblick oder sowas. Würde man also einen Japaner fragen, welche Geschenke Baby Jesus von den Heiligen Drei Königen bekommen hat, würde die Antwort wohl Chicken McNuggets, Erdbeersahnetorte und sonst nichts weiter lauten. Es sind ja nur 2 von denen angekommen. Kaspar wurde unterwegs für eine japanische Fernsehsendung rekrutiert, wo er als dunkelhäutige herzliche Ulknudel lustige Gesichter machen darf. Danach sollte er sich aber schleunigst um seine K1-Karriere kümmern, um nicht im Sumpf der Vergessenheit zu landen. Ja. Hühnchen und Torte? Klingt eigentlich besser als Weihrauch und Möhre, oder? Ein japanischer Adventskalender, würde es ihn denn geben, hätte im Vergleich zu seinem westlichen Pendant wohl nur 23 Türchen und wäre gefüllt mit sauer oder salzig eingelegten Dingen. Am 23.12., dem Geburtstag des Kaisers, würde dann wohl ein besonders fettes, salzig-saures Etwas auf einen warten. Der Kaiser? Heiligabend und die darauffolgenden zwei Feiertage gibt es hier natürlich auch nicht. Das heißt, man kann auch schön am 25.12. um 22 Uhr abends in den Supermarkt gehen, seinen Flachmann Suntory Whisky kaufen und sich an die schönen Feste in der Vergangenheit erinnern, an denen Mama an Heiligabend vor lauter Stress geweint und Papa nach einer Flasche Lambrusco und zu viel ermutigender Rede, doch auch mal das neue Dingens auszuprobieren, die Wiimote in den neuen Flachbildfernseher geworfen hat, während der Spross der Familie in seinem Zimmer wütete, weil er nicht eine PS3 und Call of Duty bekommen hat. Irgendwie gefällt mir die Weihnachtszeit dann hier doch ganz gut. Man könnte sagen, Japan reißt dem Weihnachtsfest die Maske der Besinnlichkeit herunter und hält ihm den sprichwörtlichen Spiegel vor, der die hässliche Fratze der weltlichen Genüsse offenbart. Boah, nee. Ein nicht sehr christliches, aber dennoch ehrliches Weihnachten, meiner Meinung nach. Aber da ich natürlich kein seelenloses Monster bin, wäre ich trotzdem jetzt lieber zu Hause und würde mich 3 Tage lang mit meiner Familie äußerst ungesund ernähren. Ich wünsche euch allen, liebe Hörer und natürlich auch meinen Kollegen, eine schöne Zeit bei genau dem oder was auch immer ihr vorhabt. Also, dann gebe ich mal zurück an Roger, Tim, Dingens und wahrscheinlich Rebecca in die Zentrale im österreichischen Bergland. Bis bald mal wieder. Ja, super. Danke, Henning. Danke, Dingens. Danke, Arsch. Darf ich dazu kurz was sagen? Ja, ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall gemerkt, die Hörer haben es auch gemerkt, dass Henning in Japan mittlerweile linksradikal ist. Antikapitalistisch auf jeden Fall. Nein, linksradikal. Ausgewaschen. Okay, okay. Aber Henning vermisst also anscheinend das Christentum. Ja, ja. Und Call of Duty. Kondom. Aber ist das nicht das ursprüngliche Weihnachten, so die Saturnalien ohne Baby Jesus und 3 Könige? Wovon reden hast du denn da? Ich weiß es nicht. Keiner weiß, warum Weihnachten gefeiert wird. Das ist doch traurig. Das habe ich heute auch im Esoterikforum gelesen. Keiner weiß das. Was ist denn die Reason for the Season? Weiß man nicht. Nein. Weiß man nicht. Aber was wäre die Welt, wenn es solche Geheimnisse nicht mehr gäbe? Ja, dann wäre die Welt... Eigentlich ist das gar kein Geheimnis. Transparenter. Ja, so transparent. So viel Transparenz haben wir niemandem zu. Ja, nee, das wäre für mich auch nicht okay. Ja. Wollen wir Radio und Ick machen? Radio und Ick? Ja. Ja, also dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Radio und Ick. Die haben wir auch empfohlen bekommen, Radio und Ick. Also zumindest diese Seite radionik.com von, war es Inga? Ich glaube, das war Inga aus England. Inga aus England, also genau. Also es war ein Tipp aus England, das weiß ich. Ingaland. Ja, Inga war aus England. Okay. Aus Engelland. Aus Engel. Oh, Engelland. Engel. Melek heißt nämlich England. Auf Türkisch. Und Radionik ist eine ganz interessante Sache. Also wir haben das ja eben schon erwähnt gekriegt beim CQM. Ja, mit Radionik. Das hat auch gemacht. Ja, und bei Radionik ist immer ein bisschen schwer, richtige Informationen zu finden, weil es gibt eigentlich immer nur verschiedene Anbieter, die jeweils sich so generische Seitennamen kaufen, so Radionik.com, Radionik.org, Radionik.info und dann schreiben. Radionik.ik. Ja, vielleicht auch das. Und dann halt schreiben, Radionik gibt es, wenn sie das hier bei mir kaufen. Und naja, ich werde jetzt mich hauptsächlich auf das, was auf Radionik.com steht, beziehen. Und das ist eine ganz interessante Sache. Also zumindest steht einmal schon da, Radionik plus Bioresonanz gleich Biokommunikation. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. E gleich M. Ja. Und Radionik ist grundsätzlich ungefähr dasselbe wie Bioresonanz, was ja viel bekannter ist, sagen die Radionik-Leute. Ja. Aber Bioresonanz sei in Wirklichkeit nur Radionik, weil Radionik ist älter. Okay. Also ist das jüngere bekannter. Genau, weil Radionik sei in Misskredit geraten und dann hätte man immer nur Bioresonanz machen wollen. Und alles, was jetzt Bioresonanz ist, ist eigentlich dasselbe, ja. Ungefähr. Also Fritz Lang hat noch Radionik gemacht und Sergei Eisenstein. Genau, genau. Sergei Eisenstein zum Beispiel. Ja, als Beispiel jetzt. Ja. Und es gibt, wenn man sich jetzt fragt, was ist Radionik, dann steht auf der Seite als erstes, der geltenden Wissenschaftsmeinung nach kann sie nicht existieren. Wir müssen das so stehen lassen, da wir keine anerkennungsfähigen Gegenbeweise haben. das kommt auch später nochmal vor, wo wir dann sagen, wir haben keine Beweise und das müssen wir so stehen lassen. Das müssen wir machen. Das ist schön, aber das macht uns nichts aus, trotzdem dran zu glauben. Richtig. Ja. Das erinnert mich wie in diesen asozialen Talkshows der 90er, wenn es dann immer hieß, ey, ich habe nichts gegen dich, aber, oder das ist nicht persönlich, aber du bist eine hässliche, fette Kuh oder sowas. Ja. So ist das. Wir müssen das jetzt so stehen lassen. Mhm. Wissenschaft. Wir haben die Regeln nicht gemacht. Ja. Und dann fragt er sich, was heißt das denn, Radionik? Nämlich, der Begriff besteht aus einer Zusammenziehung aus Radiästhesie und Elektronik. Er umschreibt eine elektronisch verstärkte und präzisierte Form der ursprünglichen Radiästhesie. Und was ist Radiästhesie? Also Radiästhesie ist... Radio, klingt ja so wie Strahlen. Das ist so Diagnose mit... diesen Mitteln der Radionik. Also Radionik hat erstmal nichts mit Strahlen zu tun. Echt? Das ist schon mal das Überraschende. What? Es geht grundsätzlich, also um mal so den Radionik 101 Primer hier zu machen. Ja. Also alle Menschen haben so ein Feld, ein Orgonfeld, auch bekannt als Od oder Odem oder Aura. Mhm. Und bei Od denken wir natürlich sofort an die Galaxie. Ort, ja. Die Ort. Wo wir alle herkommen. Ja. Aus dem Ott da, wie das Ott. Richtig. Zum Beispiel. Ja. Und, das hängt alles damit zusammen. Genau. Und was man machen kann, ist, dass sich diese Energie in allen möglichen Dingen ausdrückt, also auch in kleinsten Teilchen von einem. Zum Beispiel wird gern gemacht, dass, sagen wir mal, du kriegst jetzt von jemand Blut. Mhm. Und einfach ein Stückchen Blut, was ein Stückchen. Ja. ein getrockneter Bluttropfen. Tropfen. Also wenn Krümmel. Man jetzt zum Beispiel irgendwie Blut an... Ein Bluttropfen, der fest ist, heißt Blutpfropfen. Okay, man hat also einen Blutpfropfen. Krümmel. Aber nicht viel, also nur ganz wenig. Und dann hat man jetzt jemanden, also den kriegt man geschickt, zum Beispiel per Post. Also eine dieser Pakete, die man nicht gerne hat. Also sagen wir, du hast jetzt irgendwie sowas. Ja. Dann gebe ich das zum Beispiel Rebecca in die Hand, nee. Diesen Bluttropfen. Ist doch egal. Warte, wir haben mal hier dieses Messer vorbereitet. Ja. Und dann mache ich immer, dass ich sie so piekse an allen Körperteilen. An allen Körperteilen. Das hättest du wohl gern. Sonst funktioniert das immer. Und wenn sie dann sagt, aua, das tut weh, dann hat derjenige, dem das Blut gehört, an der Stelle eine Krankheit. Ich hab nichts. Was? Okay, sie nimmt die Tropfen von meinem Blut in die Hand. Ja. Und ich grope dann einfach. Nein, ich. Nein, jemand anders. Mist. Jemand anders grope, bis zum Beispiel mir die Nase wehtut und dann hast du anscheinend was an der Nase. Weil ich halte Dritter, ja dein Blut. Ah. Ja. Wenn dein Blut gehalten wird, dann bist du krank, wenn ich das bei ihr spüre. Also wenn sie das spürt. Also müssen es drei Leute sein. Ja. Das ist ja bescheuert. Und das kann man nicht einfach bei ihm pieksen? Nee. Nee. Nee, die Sache ist, bei Frauen gepiekst werden, oder? Es muss bei Frauen, die alle auch gut gebaut sein müssen. Ja. Nein. Es ist halt so, dass... Mindestens C. Mindestens. Ja, oder 8. Halt je nachdem, wie der Skala man geht. Achso. Also Entschuldigung, Es ist ein ernstes Thema. Ja. Entschuldigung. Und Ruhe, sag es nicht. Es muss raus. Also das ist diese ursprüngliche Variante. Inzwischen hat man das auch auf Ferndiagnosen, die ohne Berührung funktionieren, erweitert. Das ist natürlich irgendwie dann sinnlos, aber egal. Dann kann ich gar nicht rausfinden, ob Henrik Brustschmerzen hat. Nee. Henrik, ich muss mal kurz überprüfen, wo deine Herzschmerzen herkommen. Die sind weg. Gerade jetzt. Oh, nicht lange. Aber. Ey, du Cockblocker, echt. So, jetzt mal weiter. Ah, okay, ich hab's verstanden. Du bist ja langsam. Okay, wir waren bei dieser Radiästhesie, das ist dieses Grundsätzliche, da wird aber noch nicht geheilt. Da wird nur festgestellt, dass man was hat. Der das Vorteil, ist nur die Methode warum zur man Diagnose das, ja, warum quasi. Man das nicht anstatt einfach so fragt, ist, dass damit schon Sachen festgestellt werden, auch wenn die noch gar nicht da sind. Also wenn nur die energetische Störung schon da ist, im Orgonfeld, aber noch nicht die tatsächliche Störung in der physikalischen Welt. Ja. Also wenn du jetzt in 10 Jahren Herzinfarkt hast, kann ich das jetzt schon spüren. Weil ich heute den Stich hatte. Nein, ich weiß. Richtig. Mhm. Aber, cool. Aber. Und das geht echt. Aber was kann man dagegen machen? Das ist cool. Ja, eben. Also ich muss erst noch weiterführen, wie das denn jetzt mit dieser Radionik grundsätzlich ist. Also diese Etymologie aus Radiästhesie und Elektronik, das ist nur eine. Es gibt noch eine weitere, nämlich der Begriff besteht aus einer Zusammenziehung aus Radius und Elektronik. Er umschreibt eine elektronisch induzierte Aussendung von Wellen, Skalarwellen, wir erinnern uns, die zum Beispiel den aurischen Bereich bzw. das innere Datenfeld, Klammer auf IDF, eines hunderte oder tausend Kilometer entfernt wohnenden Probanden nur anhand von ein paar Haaren oder eines Blutstropfens, Klammer auf, neuerdings auch einer mathematischen ID-Zahl, Klammer zu, reparieren oder analysieren soll. Also das ist sozusagen diese ganz moderne Variante davon, wo das eigentlich alles so reduziert wird auf so eine Information oder halt wirklich sogar auch so eine Zahl, die dann eben modifiziert werden kann, indem man elektrische Wellen aussendet. Mhm. Aber auch nicht unbedingt, also nicht so richtige elektrische Wellen, das sind mehr so Fantasiewellen. Mhm. Also die Mutter vom egal, ich sage jetzt keinen Namen. Jedenfalls, ja. Diese Frau ist Arzthelferin. Merlin. Und sie hat immer wegen meiner Katzenallergie und sie hat immer gesagt, sie nimmt mir ein bisschen Blut ab. Mhm. Und dann schüttelt die das in eine Maschine und dann heilt sie mich dadurch. Mhm. Auch, also normalerweise schüttelt man das und macht dann so quasi Blut rein. Das, oder irgendwie, da macht man ein Mittel rein, was es heilt und eigentlich spritzt man es zurück in den Menschen. Das klingt gefährlich. Ja, so irgendwelche Immunsachen oder sowas. Eigenbluttherapie. Eigenblutdoping heißt das. Ja, genau, Eigenbluttherapie. Aber sie ist ganz fest davon überzeugt, dass wenn man es nur schüttelt und die Leute müssen das nicht mehr wissen, dass es trotzdem hilft. Okay. Krass. Ohne es zurück zu injizieren, ja, ohne das extra Mittel, einfach nur schütteln. Ja. Lässt die das eine Katze schütteln, oder? Oh, wie süß. Hieß die alte Katze? Lumpi. Ich stelle mir vor, wie Lumpi dann so. Ich glaube, man nimmt das einfach in die Hand mit der Katze und schüttelt. Ja. Das ist Spit-out funny. Man kann auch einfach so die Katze. Das geht gut mit Katze. Die arme Lumpi. Ja, das ist nicht umsonst Lumpi. Und wenn man sich halt fragt bei der Radionik, wer ist so genial, sich sowas auszudenken? Das war, je nachdem, wo man schaut, wenn man auf Fan-Homepage schaut, Professor Dr. Med. Albert Abrams. Wenn man auf Wikipedia schaut, Albert Abrams. Ja. Der war schon Arzt bzw. Pathologe und hat das halt erfunden. Hm. Also ist jetzt irgendwie 100 Jahre alt oder so. Humoralpathologe. Also, nee, Radionist. Radionpathologe. Radionistiker. Und es gibt aber inzwischen eben moderne Varianten. Zum Beispiel gibt es da einmal die Psychotronik. Das kennt ihr, das ist so eine Indie-Band. Ja. Und das ist Psychotronik. Ja. Und das ist russische Radiotronik. Das wurde von den Sowjets eingesetzt, damit sie das Psy-Gap noch erweitern konnten. Hm. Und dann wollten die jetzt bei diesem Radionik.com auch diese Techniken einsetzen, obwohl die eigentlich gefährlich sind, weil die auch für Neuprogrammierung von Leute da ist. Und dann haben sie geschrieben, ab 1998 soll als Ergänzung zu unserem Code-Coder das virtuelle Gerät FSS, Frequency Selecting Synthesizer, als erstes psychotronisches herauskommen. Leider stellte sich dabei kurz vor der Veröffentlichung heraus, dass mit dieser Software in einem Programmpunkt Manipulationen auch im negativen Sinne möglich waren. Folge, wir nahmen FSS wieder in den Entwicklungsbereich und stoppten das Projekt dann ganz. 2011 ist uns aber möglich geworden, ein virtuelles Gerät namens Psychotronik zu entwickeln, welches keine Negativbeeinflussung mehr zulässt. Unser Experiment führt eine Deprogrammierung negativer Denkmuster durch und füllt die entstandenen Löcher sogleich mittels einer neutralen Reprogrammierung als Platzhalter und Speicherbank für positives Erleben. Leben war in all caps. Leben. Mhm. Danke für die Information. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was heißt virtuelles Gerät, dann folgt die Erklärung auf dem Fuße. Virtuelle Geräte sind nicht wirklich, in Klammern not really, Geräte. Sondern Abbilder, die jedoch dieselben Funktionen übernehmen wie dingliche Geräte. Also auf der Seite steht als Vergleich zum Beispiel ein virtuelles Faxgerät im Computer. Ah ja. Sowas ist ein virtuelles Gerät. So wie Demon Tools. Ja, sowas. Also wenn man irgendwie Battlefield spielen möchte aber und keinen Bock hat keinen Bock, das zu kaufen. Electronic Arts, ja. Ja. Dann kann man zum Beispiel Radionik nutzen. Arzt ist so teuer, ohne Sinn. Oder man kann einfach auch, wenn man jetzt hier Michael Ende, du hast mein Leben zerstört, hören möchte, ja, von Radionik, dann kann man. Geht alles. Lass dich runterladen. Bei radionik.com. Nee. Und diese Radionik-Seite, ist also was die halt anbieten, ist, der Gedankengang geht so. Ursprünglich war das halt eine Methode mit Pendeln und so fühlen. Dann hat man herausgefunden, man kann auch Signale senden. Das ist dann so wie ungefähr bei Scientology diese E-Meter, also dass man halt so einfach so ein Ding hat, wo irgendwelche elektronischen Bauteile drin sind und irgendwas macht so Wackel-Wackel. Also das ist wirklich mehr oder weniger, was das ist. Und dann haben sie festgestellt, man kann, also was sehr beliebt ist, ist, dass man ein Ding hat, wo so eine Antenne ist und ein USB-Anschluss. Mhm. Und das steckt man dann in den USB-Anschluss und dann kann man damit Leute heilen, aus 100.000 Kilometer Entfernung. Und dann haben sie aber gemerkt, schon Computer haben ja für sich schon ein Energiefeld, darum braucht man die Antenne gar nicht. Sondern kann schon nur mit der Software das machen. Und das sind diese virtuellen Geräte. Also die machen praktisch Berechnungen und dann ist man gesund. So wie bei hier Pi von Darrenofsky oder wie er heißt. Das ist auch so. Ja. Pi. Ach, Pi. Darren, das ist der Typ, der auch Darren Aronofsky. Der The Fountain gemacht hat. Ja, genau. Der, auch ja. Und The Wrestler. Der Wrestler, genau. Und The Girl That Did Not Like Dancing. Oder wie heißt der Film? Ja. Ja, so hieß der. Okay. Ah, nee, ich weiß. Wie hieß er? Black Swan. Black Swan. Nein. Doch. Das ist normal. Requiem for a Dream. Ja. Das sind alles so Depri-Filme, like bis auf The Wrestler. Stimmt. Ja, The Wrestler ist nämlich kein Depri-Film. Der Wrestler ist Mickey nur Happy Go Lucky. Mickey Rocky. Mickey Go Happy Go Rocky. Ja, und das ist diese Radionik. Also da verkaufen sie halt Software, also so verschiedene virtuelle Geräte, die man damit nutzen kann, um alles Mögliche zu machen. Also man kann auch Homöopathie damit machen, wenn man einfach die Zuckerkügelchen so bestrahlt, also bestrahlt mit dem Programm, ohne was sendet. Also ist auch sehr strahlungsarme Strahlung, ist nicht gefährlich. Das ist auch nicht gefährlich, das ist gut. Ja, aber man muss eben aufpassen, man kann auch schlechte Dinge damit machen. Aber ich dachte, das ist sicher vor schlechten Dingen. Ja, also ich meine grundsätzlich. Also man, da sollte jetzt nicht diese Open-Source-Radionik-Tools nehmen, weil da können Leute alles reingehackt haben. Man muss schon die von radionik.com. Ja, oder vom App-Store von Apple holen. Richtig. Oder meinetwegen auch noch bei Windows, aber auf gar keinen Fall Linux. Nee, und nicht hier Android. Ich hätte einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des Ganzen. Ja. Wenn man einfach nur darüber nachdenken würde, dass man in diesem virtuellen Gerät etwas einspeist und so Dinge aussendet. Ja, das ist Unsinn. Ich erkläre dir jetzt, wieso. Okay. Weißt du, oft sagen Leute, es ist ja eh alles die Gedanken und die Energiefelder. Und warum kann man es nicht einfach direkt machen? Ja. So, die Antwort ist ganz einfach. Zum Beispiel, du kannst auch im Kopf rechnen, aber trotzdem würdest du immer einen Taschenrechner benutzen, um große Zahlen zu addieren, weil du dann mehr Zeit darauf hast, dich auf die Energie zu konzentrieren. Nein, weil du nicht rechnen kannst. Sagt die Seite aber. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde deine Erklärung Quatsch, aber ich glaube trotzdem, dass du recht hast. Ja. Jemanden, der gerade ein Gehirndoktor wird. Und, Dr. Kawashima. Dr. Merlin. Und der macht tatsächlich. Was für ein Name? Ja, Dr. Merlin halt. Also, der heißt halt so, der ist awesome. Der macht immer so ganz verschiedenen so Studien mit. Und da musste er einmal auch so eine Roboterhand steuern mit seinen Gedanken und so. Und, cool. Und die haben schon Computerspiele entwickelt, wo du mit deiner Gedankenkraft das Männle da rumsteuerst, so bei Jump'n'Run-Sachen. Das heißt Super Mario. mit der Kraft meiner Gedanken, die dann übermittelt werden ein vollkommen aus natürlichen Elementen zusammengesetztes Kontrolliergerät. Ein sogenannter Controller. Nee, also das, ich glaube, Tim hat schon recht, man kann das schon machen. Weil wenn man nämlich diese Software wenn man so ein Käppchen aufhat und so lauter so Elektronenpunkten, sieht völlig Banane aus, aber und mit so Gel muss man sich hinterher immer die Haare waschen. Du musst davor doch abrasieren. Nein. Leider nicht. Zum Glück nicht. Sonst wäre der Gehirndoktor immer furchtbar frisiert. Und wenn man das quasi an den Computer anschließen würde, glaube ich, dass es schon funktioniert. Weißt du, was ich meine? Wenn man das an diese Software dran macht, dann muss man nichts machen, dann sitzt man nur so da. Aber du hast trotzdem die Software. Das war Tims Frage, war ja, ob du die Software brauchst oder nicht. Ach so. Oder? Das weiß ich nicht, ob das meine Frage war. Also ich glaube, es war aber ich, Frage. Ich glaube, ich stelle mir die Kappe und das Gel nur vor. Nein. Ich überbrücke auch schon diesen Schritt. Ja, doch, du hast recht, man braucht wahrscheinlich gar nicht. Stell mir vor, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Das reicht. Fertig. Ich verstehe, nein, ich habe aber jetzt die Frage nicht richtig verstanden. Das ist egal. Weiter. Ich glaube, dass, also was auf dieser Seite, glaube ich, eine der Hauptsachen ist, was immer auf jeder Unterseite vorkommt, ist die sogenannte D-Methode. Und die D-Methode, lese ich auch nochmal vor, ist eine stark vereinfachte, aber sehr aussagekräftige elektronische Akupunktmethode. Mhm. EAP gleich Elektroakupunktur. Ah, das war das aus, womit man auch Dings nachweisen kann. Ja, ja. Das, worüber Dings. Ich gesprochen habe, den Namen, ich vergaß. CQC. CQM. Ja, genau. Coach, immer alles grüßen. Den in Erfahrung Volz und Kramers ihre Wurzeln hat. Aus Volz EAV, erste allgemeine Verunsicherung, wurde die BFD, bioelektronische Funktionsdiagnostik, abgeleitet. Daraus wurde die Vega-Testmethode nach Dr. Schimmel. Die mit Silberelektroden und dem sogenannten Testpunktregler zur Skalenspreizung am vorwiegend einen einzigen Messpunkt unter Weiterentwicklung des sogenannten Medikamententests genaue Auskünfte über den organischen Zustand des Körpers enthält. Die D-Methode nutzt diese Erfahrung, verzichtet auf eine Skalenspreizung. Dieser Effekt wird durch einen physikalischen Trick über die von S-Weser hergestellte Spezialelektrode erreicht und verwendet eine spezielle Messelektrode aus Messing. Die auch Anfängern zielsicheres und verblüffendes genaues Arbeiten ermöglicht. Der einzige Messpunkt ist in der Hand lokalisiert und leicht zu finden. Und dann steht da auch noch, warum das gut ist. Nämlich zwei Gründe. Erstens, da es bei dieser Messmethode nicht darum geht, absolute Punktwiderstandswerte zu nehmen, sondern nur die Antwort des Vegetativums auf eine Medikamenten- oder Schwingungskonfrontation, Klammer, Resonanz oder Nichtresonanz, zu erzielen, benötigt der Anwender eine vergleichsweise geringe Einarbeitungszeit. Wobei das enorme Hintergrundwissen um Akupunktur und Elektroakupunktur zunächst nicht nötig, aber auch nicht hinderlich ist. Ich mag Elektroakupunktur so viel besser als akustische Akupunktur. Ja. Da kann man viel besser zu tanzen. Ja, diese neue Akupunktur-Songs aus England, die sind die besten. Und dann der zweite Punkt, warum die D-Methode so gut ist. Die D-Methode ist besonders auch für den Praxisanfänger geeignet, da für den effektiven Ersteinstieg lediglich eine dreistellige Summe investiert wird zu werden. Das S-Laser-Gerät könnte sogar gemietet werden. Nur 9.999. Ich habe gerade genau das gleiche gedacht. Ja. Aber wie im Einzelnen die Messwertaussagen, Klammer auf, einerlei, ob mit Organpräparaten, Allergen, Medikamenten, Farblicht und Edelsteinschwingung oder Wellengeneratoren, wie dem Orgon-Schwingungspotenzierer, dem Ora-Wellengenerator oder dem Code-Coder gearbeitet wird, das wird immer schwurbeliger. Zu bewerten sind. Wer weiß noch den Anfang von dem Satz? Ich lese den Satz nochmal vor, ohne diesen Einschub. Wie im Einzelnen die Messwertaussagen zu bewerten sind, kann mit der D-Methode einfach erlernt werden. Ja. Ja, Ende zur D-Methode. Also mehr sage ich dazu nicht. Ich finde das eindrucksvoll, weil da ist wenigstens schön viel Lore dahinter, hinter dieser ganzen Methode. Ja. Ganz viele doofe Maschinen ausgedacht. Und die Frage ist halt auch, warum sind die so preiswert? Und dann schreiben sie halt, weil sie keinen Support leisten und kein E-Mail-Palaver. Ja, also okay. Sie sind auch noch unfreundlich und haben einen schlechten Kunden. Richtig. Ja. Aber dafür bleibt man billiger. Das ist ja sozusagen der Discounter bei den Radio. Was kostet dann sowas? Der ja, ID. Das ja. Versuche ich gerade nochmal rauszufinden. Irgendwie ist es nicht ganz so klar. Ja, das wissen wir dran. Halt eine dreistellig, das muss 9.900. Das neue Radion von Medion bei Aldi. Ja. Ich gucke nochmal, was der Codecoder kostet. Aldi Süd der natürlich. Codecoder. Also Codecoder gibt es, das sieht so aus wie, das habt ihr vielleicht mal so, wenn ihr so beim Zahnarzt seid und der hat von einem Freund eine Software programmiert gekriegt oder irgendwie so ein Zeug. Oh, halt so. Ja. So hat jemand mal Delphi angeworfen oder so. Scheiße aus. Das sieht aus wie so ein Spiel, was schon auf Windows drauf ist. Solitär. Sowas, so. Ja. Aber es macht, glaube ich, nicht so wusch, wusch, wenn man gewinnt. Feuerwerk. Ah ja, so ein Starterpaket, also zum Beispiel ein Codecoder Paket 2 kostet, also das ist Codecoder Paket 2 NCC RP ICD DB2SA von Oracle kostet 1.636 Euro. Das ist aber vierstellig. Ja. Ja, kann man so sehen. Das kommt darauf an, du kannst den auch raufkopieren, dann kostet der nur die Hälfte. Ja, obwohl, genau. Wenn da eine Null dabei ist, dann zählt die nicht. Es gibt auch noch das Idealpaket 1, CCBCRPSAN. Das kostet 1.337 Euro. Und das Forschungspaket, Idealpaket 2, CCSEBCRPSA. 1097. Kann ich das über unimol.de vielleicht für Studenten billiger kriegen? Ja, wahrscheinlich. 8% Rabatt. Haben die irgendein Produkt, was im dreistelligen Bereich liegt? Ja, zum Beispiel Spiritualdialog. Das kostet 279 Euro. Spiritualdialog? Kauft das irgendjemand? Also dieses virtuelle Gerät, bla bla bla bla bla, begegnet der steigenden Glaubensziel und Hoffnungslosigkeit, die sicherlich zu einem großen Teil in der Aufgeklärtheit unserer Zeit liegt. Dazu gehören in putativer Ermangelung eines strafen könnenden Geistwesens sowie umfassender Grenzen und Maßlosigkeit die Selbstkasteiung durch moderne Prophetie, zum Beispiel CO2-Hochstilisierung vom Treibgas zum Treibhausgas, die Millennium-Panik oder die Tsunami-Angst. Spiritualdialog soll bei Rekonnektion, in Klammern Wiederverbindung, zu höheren Sphären helfen und so unterm anderen Ängsten und Niedergedrücktheiten im täglichen Leben kraftvoll begegnen, bei gleichzeitiger Bewahrung spiritueller Eigenständigkeit. Nicht religionsabhängig. Diese Software wurde von verschiedenen Entwicklern aus verschiedenen Religionen Es erschien zum 30-jährigen Bestehen des D-Research Privatverlages. Ja, aber die ganze Software läuft nur unter Windows, also... Tja, scheiße, ich hätte mal nicht umsteigen sollen. Richtig. Ja. Also. Was ist denn, das kommt mir fast wie ein Hoax vor, die ganze Seite, weil das ist doch, ja. Wer kauft sich denn sowas? Vor allem die Software. Erzähl ich dir in der Story der Woche. Ja. Nee, ich weiß nicht, ich frage mich auch, wer das kauft, man muss echt viel Geld haben. Ja, und die macht ja nichts, die Software. Man hat ja nicht man muss es ja so sehen, das ist ja alles so diese Alternativmedizin, das ist ja wie so ein Rattenschwanz von Leuten, die da dranhängen. Ich glaube halt, es gibt sozusagen die Leute, die das Geld bezahlen, dann gibt es diese Therapeuten und die glauben zum Teil selbst dran und die kaufen dann dieses Zeug, um andere Leute damit zu behandeln. Und dann kriegen sie wieder Geld von den anderen Leuten. Genau, ja, und dann ist es, genau. Ja. Und die Leute, die einen Spiritualdialog programmieren, kaufen dann irgendwas Richtiges dafür. BMW oder sowas. Ja. Auto. Ja, die kaufen BMW. Wenn man auf größere Abbildungen sehen klickt, dann kommt kein Bild. Doch, genau. Und dann, also zum Beispiel Spiritualdialog, sieht so aus wie so eine Fehlermeldung ungefähr. Oh Gott. Ja, oder? Ja, doch, ziemlich genauso. Also, und dann kann man Start drücken und dann wird man... gewählt. Also wirklich nur, es sieht aus wie Windows 3.1 irgendwie, ja. Allgemein. Und, aber die haben im Gegensatz zu Windows 3.1 haben die mehr Farben und schöne Farbverläufe als Hintergrundbild. Ja, das stimmt. So von Blau zu Weiß oder so. Ja. Oder von Blau zu einem anderen Blau. Ja. Ja. Oder über Weiß. Richtig. Ja, das, ich würde sagen, mehr sage ich nicht zu Radionik, das langt. Das ist sehr verärgernd irgendwie, aber auch sehr lustig, weil die so viele doofe Wörter da reingesteckt haben. Am Anfang, Entschuldigung, das ist so total Techno-Babble. Das mit dem Blut war noch cooler. Ja, genau. Am Anfang war das so, hast du was in der Hand. Ja. Und du kannst dir vorstellen, ich meine, du drückst hier und dann tut es weh und Aua. Es macht Sinn. Aber das mit der Software und am Ende muss man sich nur noch die Kappe vorstellen mit dem Gel. Ach nee, das war was anderes. Ja, vor allem ist diese Software, sieht wirklich sehr gut aus. Das habe ich neulich im Laden gesehen. Richtig, da werde ich jetzt als Nackes berichten. Oh mein Gott, der Merlin hat versucht, mich fast ein bisschen zu überreden, das zu kaufen. Aber ich würde sagen, wir schließen erst noch Radionik ab. Ja. Ja. Habt ihr noch letzte Worte? Das ist von Philip K. Dick, oder? Richtig. Radionik, the policeman's head. Ja. Manometer. Dann würde ich jetzt sagen, ich mache direkt weiter. Oder? Wollen wir einen Traum? Was machen wir? Machen wir erst einen Traum oder was geht's? Erstmal einen Traum, ja. Ich finde ja. Träumen auch schön. Okay, dann gibt's erst einen Traum. Ja, wir haben ja heute auch die Weihnachtsfolge und deshalb habe ich mir einen besonders weihnachtlichen, besinnlichen Traum ausgesucht. Oh, schön. Jetzt warte, damit ich kurz meinen Strom verschließen kann. Ja. Gut. Kannst ein bisschen Dubstep. Okay, Besinnlichkeit. Let's dream. Ich betrat einen mir unbekannten Raum und sah überall Hamster. Erst war... Ist das Hamster-Style? Es ist auch All Caps Hamster. Hamster. Erst waren sie in Käfigen. Als ich auf einen Käfig zuging, sprangen alle Käfigtüren auf und alle Hamster strömten raus, liefen rum, putzten sich, fraßen etc. Oh. Hinter mir kam dann ein Mann, berührte mich an der Schulter und gab mir einen durchsichtigen Beutel. In dem Beutel waren einige Hamster. Sie sahen aus, als ob sie schliefen. Ich fragte, schlafen sie? Er sagte, nein, sie sind bewusstlos. Oh Gott! weil sie keine Luft in der Plastik haben. Er sagte, ich solle ihm helfen, die anderen einzufangen. Ich versuchte dann, einige einzufangen. Im gleichen Moment bewegte sich der Beutel in meiner Hand, denn einige Hamster darin waren wieder wach. Sie wollten aus dem Beutel, sie quiekten und zischten. Ich glaube, drei schafften es aus dem Beutel. Zischten? So ungefähr. Ja. Ich blickte einem dicken Hamster hinterher und sah, dass von rechts eine schwarze Katze angepirscht kam und sich auf den Hamster stürzen wollte. Im Sprung der Katze sagte ich ihren Gedanken, nein, lass ihn, das sind Freunde, sie gehören zu uns. Die Katze machte da nichts, hielt dann nur den dicken Hamster mit einer Pfote fest, damit ich ihn nehmen konnte. Ich hörte, oh, ist bereit. Ich hörte dann eine Stimme. Ich hörte dann eine Stimme, die mir sagte, du musst die Hamster bewusstlos schlagen, damit sie im Beutel bleiben. Ja, dann gib mir doch lieber der Katze. Also. Ich nahm dann den Beutel hoch und... Ich nahm dann den Beutel hoch und klatschte ihn sanft einmal auf den Tisch. Klatschte ihn sanft auf den Tisch? Was? Wie geht das denn? Sie waren dann wieder ruhig, da bewusstlos. Oh Gott. Ich nahm dann den dicken, dicken Hamster und machte das Gleiche. Dann sah ich, wie er bewusstlos auf seinem Rücken lag und dachte mir, oh, wie süß. So bringe ich auch immer unsere Katze zum Tierarzt. Ich lasse die auch erstmal langsam auf. So ein kleiner, süßer, dicker Hamster mit seinem dicken Bauch. Ach, als ich ihn wieder reingemacht habe, kam der Mann und wollte den Beutel zurückhaben. Und ich sagte ihm, warte, da ist ein Hamster drin, den ich haben möchte. Und ich griff in den Beutel und holte einen beigen Teddyhamster raus, der, sobald er in meiner Hand war, wach wurde, sich aufrichtete und mich anlächelte. Was? Ja. Das war sehr besinnlich. Das ist ein schöner Weihnachtstraum. Oh. Ja. Was ist denn das wieder für ein Traum? Ich glaube, das hat man davon, wenn man mit leeren Magen ins Bett geht. Da träumt man nur von Hamstern. Köstlichen Hamstern, ja. Ja. Dicken, dicken, köstlichen Teddyhamster. Prall gefüllt mit Hamsterfett. Überall waren Hamster. Voll brutal. So wie die neue American Dad Staffel, die ist auch einfach viel zu brutal. American Dad? Ja, die ist von demselben Autor geschrieben. Wie der Traum. Achso, ich dachte Walking Dead. Was ist ein American Dad? Seth MacFarlane. American Dad, so wie der Papa, nicht das wie ist, der Tote. Das ist eine von der Seth MacFarlane. Genau, ja. Achso, irgendein Vater, der unqualifiziert ist, als Vater zu sein. Eine Schnecke, die seine Frau ist. Dann zwei Kinder, die generisch sind. Nein, nicht Schnecke im Sinne von eine sogenannte Schnecke, flotte Biene. Ah, genau. Eine heiße Maus. Genau, und richtig. Dann irgendwelche... So eine richtig Kesse. Ja. Ein Hamster. Blond ein Hamster. Mit großen Lippen. Ja, und dann halt noch so irgendein okay. Tier ja. Oder sowas. So wie bei ich allen Seth MacFarlane. Ich gucke gerade wieder 21 Jump Street. Weil das ist nicht so langweilig wie das, was du beschreibst. American Dad ist voll gut. Bis ja, voll auf die brutal. Ja, die neue Staffel ist jetzt voll brutal. Ich mag das nicht also mehr. Ich finde, diese Gewalt ist auch nichts für Frauen. Mhm. Gegen Frauen ist auch nicht in Ordnung. Nee, nur für Frauen. Gewalt für Frauen. Ja. Und für Frauen. Es gibt für Frauen jetzt was. Nicht nur Gewalt. Für mich? Ja, für dich als Frau. Ich als Frau? Ich höre als jetzt besonders Frau. Zu. Wir dürfen ausblenden, habe ich damit verstanden. Richtig. Sehr schön. Also, das ist ein schönes Produkt, was ich bei meinen Streifzügen durch den Marktkauf entdeckt habe. Gibt's auch im Edeka. Oh, auch im Edeka. Mhm. Mila Woman heißt das. Wie man schon am Namen hört, geht's um Frauen. Um eine nämlich, eine Woman. Und auf der Seite gibt's ein YouTube-Video. Wenn man draufklickt, dann steht da, atme tief ein, öffne dich den Geistern der Pflanzen, die die großen Heiler der Seelen sind. Das ist eine indianische Weisheit. Und was man dann sieht in dem Video, sind Frauen, die über Mila so reden, so wie man so aus der Toffifee-Werbung kennt. Dann Mila im Labor, wo sie so in so einem Labor stehen. Und dann trinken sie halt dieses Mila. Das ist so eine Art Kräutertee. In Kräutertee in PET-Flaschen. Und dann sieht man noch weitere attraktive Frauen, die Mila trinken. Aber sie sind alle sehr attraktiv, trotz ihres Alters. Also die meistens, sind alle so ja. 40 so, ne? Ja, so 40, manchmal 50. Sind auch ein paar Jüngere, aber meistens sind es doch eher nicht mehr ganz so jung. Alter. Aber dann halt so, ja. Ja. So für so wo man sich halt so hingezogen. Golddigger wie so dich, mal. Das ist so ja. Das richtige Alter. Da würde man so sagen, oh, Ja. Für ihr Alter? Ja, das sind alles für ihr Alter Frauen. Ja. Und am Ende, das was letztes kommt, steht dann, ist dann Mila Soulmate, meine Seelenfreundin. Das ist weiterhin das Getränk gemeint. So. Das Getränk ist deren Seelenfreundin. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Das Getränk ist wie eine Freundin. Das ist noch trauriger. Wie eine Freundin. Das ist so, wie ich mir den Staubsauger letztens bei Cyber Monday kaufen wollte. Wir haben gar nicht über Cyber Monday geredet dieses Mal. Ach, ja, können wir kurz machen. Ist dieses Jahr wieder Cyber Monday. Sogar drei Wochen. Sondern dreimal. Crazy. Ja, und immer Montag bis Mittwoch. Und ja, der erste Cyber Monday war Montag bis Mittwoch. Ich wollte am Dienstag einen Roboter kaufen. Was für ein Roboter? Ein Staubsaugroboter, ein Putzroboter. Ah, so ein, so ein, was über den Boden suppt und dann so Sachen einsaugt. Ja, alles so schön für einen macht und dann... Hätte ich den gehabt, hätte ihm so vielleicht so einen Handabdruck auf den Kopf gemacht. Ja. Wenn ich dann nach Hause gekommen wäre, ich mich mit ihm unterhalten. Mhm. Wäre er so rausgesurrt aus dem Sofa. Und du kannst ihm mal beim Putzen zuschauen. Ich hätte ihm beim Putzen zuschauen. So wie jemand anders das gerne tut. Ich hätte ja, er wäre sexy gewesen, ja. Ich hätte ihm auch sonst vielleicht noch eine andere Schablone gemacht, so ein Smiley auf den Kopf, der fröhlich und traurig schaut. Mhm. Weißt du, als du gesagt hast Handabdruck, habe ich zuerst an die weiße Hand von Ortank gedacht und an Herr der Ringe. Aber dann ist mir eingefallen, Castaway. Ja, warum denke ich, zuerst denke ich aber an Herr der Ringe. So ist das nochmal. Ja. Das zum Cyber Monday. Vielleicht ist ja nochmal Cyber Monday. Ja, das könnte sein. Wenn jetzt schon dreimal Cyber Monday war. Aller guten Dinge sind vier. Genau. Mhm. Und ein paar so Eckdaten zu Mila. Also Mila, wie schreibt man das denn? Wie man spricht, wie Mila Superstar. M-I-L-A. Mila kann fliegen, wie die Sonne genau. Fujiyama. Die Sonne fliegt, die lacht nicht. Kann alles. Oh, wie die Schwalben, du hast recht. Oh, fail. Ja. Sorry. Und eine der wichtigsten Sachen, die draufsteht, ist, dass in Mila 1600 ORAK-Einheiten drin sind. Und was dann ist das von Herr der Ringe? Da habe ich geguckt, was ORAK-Einheiten sind. Und ORAK heißt Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ah, das ist das, was in roten Früchten ist. Ja, genau. Und wenn man da nachschlagt bei Wikipedia, was es ist, dann steht da bla bla bla bla bla. Jetzt kommt der Satz, der wichtig ist. Consequently, the ORAK method derived only in test tube experiments cannot currently be interpreted as relevant to human diets or biology. Mhm. Also es hat nichts mit Menschen zu tun. Das ist halt ein theoretischer Wert, den man rausfinden kann, wie viel Sauerstoffradikale ein Produkt praktisch aufnehmen kann. Man weiß aber nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, wie das dann im Menschen wirklich verhält. So wie diese Actimel-Dinger. Ja, genau so. Oder O2, Wasser. Ja. Ja. Ist es sozusagen, ist es ein bisschen so dann, wie das, was Coke Zero für Männer ist, ist Mila für Frauen? So in etwa. Also Männer wollen nur ein Getränk haben, was explodiert. und Frauen wollen nur ein Getränk haben, was irgendwie ORAK drin hat. Und was ihre beste Freundin ist. Was Getränk ist meine beste Freundin. Hey, dem kann ich alles anvertrauen. Ich kann aber nicht in die Flasche sprechen. Und immer wenn du das Getränk wegstellst, dann lässt er das über dich heimlich. Oh. Ja. Sobald es im Kühlschrank ist, lässt er es mit dem Joghurt. Mit dem Actimel. Mit Actimel. Boah, ey, hast du gesehen, wie die wieder aussah? Oh, dieser Lidstrich geht gar nicht. Ey, die Leute denken, die ist eine Nutte. So, jetzt reden wir weiter über die Entstehung von Mila Superwasser, Supertee. Mhm. Nämlich, es wurde erfunden von Dushan Gerd. Was? Das ist Dushan. Dushan. Dushan. Dushan. Gerd. Das ist ein Ursprungsname. Nee. Dushan Gerd. Also der heißt mit Vornamen. Heißt der Gerd? Dushan und mit Nachnamen Dushan Gerd? Dushan mit Nachnamen Gerd, ja. Okay. Wie kann der so einen normalen Nachnamen haben? Aber kann einen normalen Vornamen als Nachnamen haben und einen Vornamen haben, der kein Vorname ist? Gerd Dushan. Dushan Gerd. Der Duschen Gerd. Manchmal sagt man auch der Jackson Michel, da kann man auch mal der Duschen Gerd sagen. Egal. Und Duschen Gerd ist ein Mann. Oder eine Frau? Ein Mann. Und der ist nach Australien gegangen und er ist 98%iger Wassertrinker. Das heißt, zweimal im Jahr trinkt er da eine Cola, oder? Nein, den Rest nimmt er sich auf für guten badischen Wein. Badischer Wein, der Sonne verwöhnt. Genau. Ja, badischer Wein ist immer besser als württembergischer Wein. Hm. Kann man pauschal so sagen. Aber jedenfalls trinkt er... Außerdem gehört der muss ich ganz schnell sagen, weil das ist echt ein bisschen crazy. Der Weinberg in Durlach gehört Shirley Bassey. Punkt. Mal gucken, ob keinem unserer Hörer irgendetwas gesagt hat. Wer ist denn Shirley Bassey? Wer ist denn Shirley Bassey? Ja, hat die nicht. Nee, das war doch so eine Schauspielerin. Ja. Und so, Vanessa Paradis. Nein, älter. Und die läuft anscheinend als einfach so, weil sie schon alt und klein ist, erkennt sie niemand und die geht immer in Durlach einkaufen und ihr gehört der Weinberg da. Cool. Ja. In Durlach. In Durlach, in Lejebach. Und jetzt weiter. Dushan Gerdwald in Australien, dem Land der endlosen Wüsten und der Aborigines. Also diese ganze Seite ist immer so geschrieben. So. Und der Kängurus. Die Kängurus. Ist das aus der Joni herausgeschrieben? Nee, schon. Na ja. Also so, man erinnert sich sofort an alles, was man mit Australien verbindet. Das erste Bernhard Joni und Roman. Bianca 2 zum Beispiel. Im Känguruland. Oder Sydney, dieses komische hügelige Opernhaus. Ach so, oder Finding Nemo. Finding Nemo. Ungefähr das letzte Drittel. Ja, so Sachen halt. Und was er in Australien gefunden hat, ist, weil er ja 98%iger Wassertrinker ist. Sand? Ich denke, da haben wir nur Razorback. Hat er gefunden, eine Wasserflasche, wo drauf war eine rosane Schleife. Und dann hat er sich gedacht, Wasser und Charity, eine Verbindung, die Dushan Gerd nirgends so häufig gesehen hat, wie auf den Wasserflaschen in Down Under. Ja, und das will etwas heißen, denn Dushan Gerd ist 98%iger Wassertrinker und kennt sich in der Lebensmittelbranche bestens aus. Aber es ist doch nur Wasser. Come from a land down under. Und ja, es ist nur Wasser. Also, aber es ist mit einer rosa Schleife, nämlich diese Schleife ist von dieser Komen Foundation. Das ist so die größte Brustkrebshilfeorganisation. Und zu der ist ganz interessant, dass die dafür bekannt ist, sich, also ihr Zeichen für alles herzugeben, solange sie Geld kriegt. Da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, ob das gut ist, auch von schlechten Dingen Geld zu nehmen. Jedenfalls sagt man bei denen, die würden alles Pinkwashing machen, also sie machen ihre pinke Schleife drauf, auch an Sachen, die überhaupt nicht gesund sind oder sonst irgendwas. Ja. Letztens auf der MPD da Broschüre, die Scheiße. Ja, richtig. Ja, und dann, als er dann wieder nach Hause kam, natürlich, ist das natürlich in ihm explodiert praktisch. Wie das, also er war ja ein Mann, darum ist es explodiert. Weil er Coke Zero getrunken hat als Mann. Und Dushan hat dann einem kleinen Kollegenkreis mitgeteilt, Kollegen, er braucht ein Kollegen? Team. Wassertrinker Kollegen? Sind da irgendwelche Frauen dabei bei der Origin Story? Warte. Off, er braucht ein Team. Und jetzt kommen Sätze mit vielen Punkten. Unkonventionell. Punkt. Offen. Punkt. Experimentier- und risikofreudig. Punkt. Es geht um ein neues Getränk. Punkt. Genau. Er greift zum Telefon. Punkt. Sein erster Kontakt, Gabriele Vogt-Kemp. Punkt. Die ganzheitliche Ernährungs- und Fitnessberaterin ist vielen Frauen aus den Edeka-Ratgebern bekannt. Edeka-Ratgeber. Ausrufezeichen. Ja, also mir war sie nicht bekannt. Hä? Und muss mal gucken. Du bist ja auch keine Frau aus dem Edeka-Ratgeber. Ja, das stimmt. Oder ist es Frauen aus den Edeka-Ratgebern? Also ist es den Frauen, die in den Ratgebern sind, bekannt? Oder? Ja. Ja. Heute machen wir, das spielen wir das lustige Spiel, wer ist das Subjekt, wer ist das Objekt? Ja. Das ist wichtig, wenn man Japanologie studiert. Das sollte man da lernen. Subjekt nicht vorhanden, Objekt auch nicht. Kein Problem, Satz funktioniert trotzdem. So ist das in Japanisch, aber nicht bei Mila. Denn Mila kann man so auf einen Nenner bringen. Komen plus Frauen plus ein außergewöhnliches Getränk. Was war das erste? Komen, das ist diese Brust. Oh. Ah. Krebs. Die Foundation. Die Foundation, Komen Foundation, K-O-M-E-N. Ah, okay. Diese drei Puzzleteile und ein kleines Team waren der Anfang von Mila Woman. Und für Mila, also der Name, hat die Offenburger Agentur Jupan Kiriele. Das sieht wirklich schon aus wie so ein Ursprungsname. Yupan Quiriele. Also Jupan Quiriele hat den Namen gefunden. Das ist ein griffiger Firmenname. Das ist ja offensichtlich gut zu Namen. Für so eine Agentur ist das ein echt blöder Name. Vor allem, wenn das eine Agentur ist, die Namen findet. Ja. Ich habe es einmal gehört, dann Jupan Quiriele. Das kennt ihr vielleicht von diesen drei Filmen. Koyana Quatzi, Jupan Quiriele. Und allen anderen Hollywood-Filmen. Richtig. Ein Name, der Ein Name, der in fünf Sprachen jeweils eine eigene Bedeutung hat. Mila bedeutet die Liebe, Wunder. In was? Weiß ich nicht. Die Schönheit. In was? Schön. In was? Also die verschiedenen Bedeutungen. Eine unterschiedliche Bedeutung. Und die den Frieden bringt. In was? Ist doch egal. Nein! Und von nun an schrieb die Kreativ-Crew Jupan Quiriele an an der Story von Mila Woman mit. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie du schon gestellt hast, wie Frau, was ist jetzt mit Frauen? Die Edeka-Werbung ist dabei. Hieß es nicht für Frauen, von Frauen? Genau, es ist von Frauen für Frauen. Aber und zwar, wo sind die Frauen, die das machen? Ja, der Mann hat jetzt einen. Der hat eine Frau. Hat jetzt einen sehr starken Schritt getan. Der Duschan. Hat er jetzt eine Geschlechtsumwandlung gemacht? Ja. Ja? Nein. Oh. Und er hat, also Duschan Gerd kennt sich aber aus, denn Frauen denken anders, sagt Duschan Gerd. Sichtlich überzeugt, dass ein Getränk für Frauen nicht von Männern entwickelt werden kann. Dieser Gedanke verlieh dem Brainstorming des Mila-Teams neues Feuer. Mehr Frauen mussten ins Boot. Ernährungsfachfrau Gabriele Vogt-Kemp stellt eine lange Liste von Zutaten, Inhaltsstoffen, Vitalwerten zusammen. Frauen sollen daraus ihr Getränk entwickeln. Sie sollen die Rezeptur mit erfinden und einen noch nicht dagewesenen Geschmack kreieren. Einen weiblichen. Das klingt irgendwie kinky. Ja. Von 0 auf 100 beschreibt Duschan Gerd die Entwicklungsgeschichte von Mila Woman. Er ist begeistert, lacht. Freut sich. Gerade noch in Australien, das war ein Jahr davor, und plötzlich mit 120 Frauen beim Geschmackstest. What? Wie? Es wird immer kinkier. Wer testet jetzt den weiblichen Geschmack dieser 120 Frauen? Ja, das, Duschan. Ja, Duschan. Also, ich habe mir vorgenommen, eine Flasche Milan mal zu kaufen. Ist das wie so einer aus diesem Film? Das kostet ganz viel Milan. Echt? Das kostet irgendwie 2,50 für so eine Halbliter Flasche oder so. Probier's naja, trotzdem mal. Hast du schon mal Wein gekauft? Hast du schon mal Wein gekauft aus Baden? Nein. Tequila-Bier gekauft? Nein. Und also nachdem er dann dies gemacht hat, nachdem er gerade zurück war, also sie haben halt so Tests gemacht, sie haben halt 120 Frauen gesagt, hier, probier. Und die haben gesagt, no. Und 120 Frauen haben wir gefragt. Richtig. Was schmeckt ihnen? Haben ein oder gesagt, 20 oder 100? Mila haben gesagt, dun. Ja, null. Jetzt kann das andere Team alles gewinnen. Und für unsere Zockerfreunde da draußen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer kann sowas machen? Weil sie wollen es natürlich auch ganzheitlich produzieren. Und im September 2009 stand das wichtigste, das langwierigste und risikoreichste Unterfangen bevor. Die Herstellung. Und herstellen tun es Theo Berl und Alfons Bächle von der badischen Lebensmittelmanufaktur Barlema. Das sind Männer. Ja. Aber alle Produkte von Berl und Bächle bestehen ausschließlich aus frischen Blüten und Beeren. Sie sind ohne künstliche Aromen, ohne Konzentrate, bla bla bla. Mit Wasser aus dem Bächle. Naturprodukte von zwei Menschen, die in der Lebensmittelbranche als Ortenauer Qualitätsfanatiker bezeichnet werden. Die Ortenauer Qualitätsfanatiker. Ach ja, klar, die. Die kennt doch jeder. Ja, und dann steht hier Holunderblüten, die Blätter der Melisse, Minze und Verbene. Verbene ist Eisenkraut. Eisenkraut, ja. Das haben wir als Tee bei uns. Ja, aber anscheinend wollen die nicht, dass die Leute das Eisenkraut nennen, sondern nennen es Verbene. Das ist der italienische. Verbene. Sollten dem Getränk seinen Geschmack verleihen. Wie die Blüten duften, wusste das Mila-Team ja. Aber wie schmecken sie? Und vor allem, wie bringt man Blüten und Blätter ohne Nährstoffverluste in die Flasche? Mit Theo Berl und Alfons Bächle ist es gelungen, ein Verfahren zu entwickeln. Punkt. Ja. Das Verfahren heißt Fanatiker. Aufbrühen? Ja, wahrscheinlich. Tee kochen? Ja, ja. Einen Sud kochen. Ja, und die sagen halt, dass sie mit Bedacht die Pflanzen setzen, damit sie die im richtigen Monat ernten können. Also das einfach ist, normal. Ja. Also ich pflanze meine Sachen immer, wenn es gerade friert, dann geht es besonders gut hoch. Dann kannst du am besten Brockenerde rausholen. Genau. Und diese Botschaft auf der Flasche ist unser Beitrag, sagen sie, denn die Botschaft ist, Lebensmittel haben eine Botschaft und sie müssen lebendig sein. Und jetzt sage ich mal kurz, wer das alles ist und was es für Leute sind. Nämlich Duschan Gerd arbeitet mit, Geschäftsleiter Schwarzwaldsprudel. Also da kam das her. Mhm. Dann Theo F. Berl und Alfons Bächle, badische Lebensmittelmanufaktur Barlema. Badische Lebensmittel von Manufaktur verwöhnt. Dann Gabriele Vogt-Kemp, ganzheitliche Ernährungs- und Fitnessberaterin, bekannt aus Edeka. Bekannt aus Edeka. Daniel Brandt, Marketingleiter Schwarzwaldsprudel. Bernhard Griesau, Produktionsleiter, Betriebsleiter Schwarzwaldsprudel. Heike Braun, Leiterin Qualitätsmanagement Schwarzwaldsprudel und Wolfgang Leiste, Lebensmittelchemiker und Qualitätsmänner Edeka Südwest. Also es waren zwei Frauen dabei von 100 von Männern. Acht. Also 120 Frauen. Es sind 6 Männer, die jetzt hier auf der Seite sind und 2 Frauen, ja. Und es ist von Frauen. Weil das kann nämlich nicht von Männern entwickelt werden, ein Getränk für Frauen. Richtig. Und deren Vision ist halt aufklären und das ist diese Schleife. Das ist diese Schleife. Also, genau. Ist auch ein gutes Bild. Ja, also es gibt auf der Seite, was die Seite besonders schön macht, ist, es gibt immer sozusagen eine normale Seite und da kann man immer nach rechts scrollen und da ist eine Frau. Das ist auf jeder Seite so. Guck hier und dann kann ich nach rechts scrollen, da ist eine Frau. Oder ich gehe hier hin, so, und dann kann ich nach rechts scrollen und da lädt gerade eine Frau nach. Und auf jeder Seite ist es aber eine andere Frau. Oh, 120 Seiten? Ja. Eye Candy. Und es gibt Experten, die Sachen sagen dazu. Mhm. Eine, nämlich Tatjana Kmitter. Kmitter. Beauty-Expertin, die sagt, für mich ist Mila Woman die ideale Ergänzung bei unterschiedlichen Wellness-Anwendungen. Mila Woman bewirkt Schönheit von innen. Und was sehr gut ist, wo sie schreiben über ORAC, über die Wirkung, schreiben sie nämlich sowas wie im Sinne von, es könnte was vielleicht bringen, aber es kann nicht schaden. Und sie schreiben, es sei scheiße, wenn Frauen immer gesagt wird, sie sollen jugendlich aktiv und fit bleiben und sagen nachher, das ORAC wäre ein richtiger Jungbrunnen und man wird dadurch fit bleiben. Ja. Ja, es ist ja so, dass sie erstmal versuchen, so, ja, genau, die versuchen erstmal so Anti-Schönheitsideal und Anti-Pressure von außen, von wegen alle Frauen müssen für immer aussehen wie mit 30. Schönheit von innen. Das heißt so, dass die sind wahrscheinlich schon von außen schon schön und wollen halt noch von innen ihre schreckliche Frauenseele. Ja, und das Beste ist halt das Wasser aus der Seewaldquelle. Also das ist der Hauptzutat. Ah. Hauptzutat ist Wasser. Ja. Und ich muss schon sagen, mein Anwalt hat gesagt, ich muss das hier vorlesen. Wir sagen nicht, dass das ein großer, unfugiger Betrug ist, um Frauen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber es sieht so aus. Als sei es das vielleicht. Ja. Also wie fühlst du dich so angesprochen als Frau? Ich bin wahrscheinlich noch nicht in der Zielgruppe. Ja. Aber in 3 Jahren schon. Und, wenn du jetzt so aussähst, ohne Kopf. Ohne Kopf, dann wäre ich ganz schön groß. Würde mich freuen. Würde ich gar keinen Mela brauchen. Ich probiere einfach Mela und gucke, ob ich einfach ein paar Zentimeter wachse. Ja. Was ist, wenn das trotzdem voll gut schmeckt? Wenn man es einfach so wenn's trotzdem lecker ist. Voll einfach gut lecker wäre. Dann musst du vielleicht nochmal über deine Körperidentität nachdenken. Ich glaube auch. Das ist nämlich nur für Frauen. Ich meine, jetzt wenn Frauen merken, okay, das schmeckt aber einfach super gut, dann kann man schon was für... Na, wäre ja auch verständlich, weil es wurden ja vorher 120 Frauen befragt, ob die das lecker finden. Groß angelegte Studie. Und haben gesagt, ja, Limo. Ja, ja, Limo. Schmeckt gut. Also was mir gefällt, ist das Logo von Mila. Ja, das Design ist relativ gut. Da es bin ist ich schön. Eigentlich überrascht. Ja, das ist ja auch ein aber professionelles Lebensmittel. Was mir nicht gefällt, ist die Farbe. Dieses Rote. Es ist so blau und silber ist das Logo. Beides keine Frauenfarben. Ja, richtig. Wenn es jetzt Gold mit Pink gewesen wäre, würde ich es total kaufen. Ja. Auf jeden Fall. Aber naja, außerdem finde ich es schön, dass das Logo von Mila, dieses M im Kreis, sieht aus wie eine Eizelle. Ein bisschen, ja. Ja, ne? Ich finde es schön. Und die Eizelle ist eher so ein... Das M ist schön geschwungen, schön weiblich, wie ein Lidstrich. Oder wie eine Welle. Ja. Und mir gefällt, dass Kringel drumherum sind. Kringel, wie man sich es vorstellt, wie es in einer Frau aussieht. Naja, das sieht eher so aus wie alles beim Disney-Herkules-Film. Oh ja, oder das, ja. Wie hieß sie? Die hieß auch irgendwas mit M. Megara. Megara. So eine ewig lange, blöde Geschichte. Die Geschichte ist echt gut. Wie dieses dumme Kräuterteewasser erfunden wurde. Genau. Wie passt das auch auf so eine Flasche drauf? Bei allem Dudler ist das besser, wenn da so steht, Kräuterlimo aus Österreich. Ja, lecker. Das gibt's zwar auch gelogen, aber es gibt Schlimmeres. Ja. Und ich möchte die Geschichte über Mila abschließen mit auch dem letzten Satz auf dieser Homepage. Mila Woman ist Anlass für eine Auszeit. Ende. Okay. Mila Woman, es ist Anlass für eine Auszeit. Ja, richtig. Da machen wir noch eine Pause, oder? Mini-Pause. Pum. Lila Pause. Die Kinder. Die schönsten Pausen sind Mädchen. Ja, ja. Let's go. Jetzt kommt die Weihnachtsgeschichte. Let's go. Ich hatte nämlich noch eine schöne Geschichte gefunden im Internet. Die geht ein bisschen länger, aber die werde ich gleich mal vorlesen. Mhm. Und zwar habe ich eine Geschichte gefunden, die auf wundersame Weise ein Mashup ist von vielen Dingen, die wir bisher in diesem schönen Podcast besprochen haben. Oh, das kann aber nur ganz, fantastisch ganz werden. Komisch. Hat die auch Sprechrollen? Die hat Sprechrollen, ja, aber ich habe die Geschichte noch nicht ganz gelesen. Ah, schade, das hätten wir die schön verfallen. Das werde ich gleich zum ersten Mal für die Fortsetzung machen wir auf jeden aber so, dass Fall. Ich das eine auch selbst lustig finde. Ja, okay. Ja. Das ist immer gut. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass ihr den Autor oder die Autorin dieser Geschichte eventuell sogar kennt, weil wir schon mal was von ihr gehört haben. Ich bin's nicht. Du bist's. Ja. Merlin. Was? Merlin, ja. Lady Gaga. Hallo Merlin. Ja. Und, nee, machen wir nicht. Und falls sich Leute fragen, wie das ist mit Copyright, wenn ich hier ganze Geschichten vorlese, die ich hier im Internet gefunden habe. Es war ja im Internet. Es war im Internet. Ja. Und so. Gutenberg hat mich gelehrt, was im Internet steht. Solange ich das zwischengespeichert habe auf Floppy Disks, ist das okay. Hast du das so auf 70 Datenträgern gespeichert? Auf mindestens 80. Ah, okay. Mhm. Mindestens 80, dann ist das okay. Okay. Gut. Okay. Außerdem hat die Autorin für ihre Figuren Fotos noch in die Geschichte gestellt. Und diese Fotos sind so Snapshots aus Filmen. Und da ist zum Beispiel Christopher Lloyd dabei und Andy Garcia. Und darunter steht halt der Name eines Charakters aus der Geschichte. Also, naja. Das kann nur sehr gut werden. Und zwar nicht Piranha Christopher Lloyd, sondern zu Back to the Future Christopher Lloyd. Ach, das war ein Unterschied. Christopher Lloyd ist ja genau wie Patrick Stewart. Ja, sieht so das aus sieht seit 30 Jahren gleich. Ja. Hallo. Also ihr dürft euch jetzt zurücklehnen und wir lauschen bei dieser schönen Geschichte. Jetzt stelle ich mal das Mikro auf meinen Bauch ab. Genau. O himmlische Nacht, geheimnisvolle Nacht, in der ich dich fand. O gelobtes Land Alpha Lemuria. Oh. Ah, Lemuria. Es war Akbar, der mich unsanft weckte aus tiefem Schlaf. Akbar. Mein Lieblingskamel. Und wenn ihr fragt, Kamel? Kamel. Ist das von? Das ist von Ali und der Schrenk, das Kamel. Juhu. Das ist dasselbe Kamel. Dasselbe Kamel. Wann war das denn? Das kommt ja so ganz... Ja, das war so Geschichte eine gute Geschichte. Mit dem Supertanker. Ja. Ich weiß, das ist für mich ganz nebulös, was passiert ist, aber ich weiß, es war ganz gut. Ja. Ja, Akbar, mein Lieblingskamel, meinte aufgeregt, er habe Alpha Lemuria gefunden. Inmitten des Himmels sah ich etwas unendlich Grünes, weit im Norden, fern vom Palmenland. Ich dachte, das sei das gelobte Land. Und siehe, Lemuria, die Wundersame, ich fand. Allen Freunden, den Kamelen, ich davon sprach, gleich mir am Ende dieser Welt, gleich mir so fern, Oasen von fruchtbarer Erde, unendliche Wiesen, Bäche, die nicht versiegen und Frieden. Frieden. Verdutzt sah ich zu Akbar und gähnte verschlafen. Das hast du geträumt, Akbar. Keinesfalls, Ali. Akbar brachte mir den Sternenatlas und deutete mit dem linken Huf, Akbar ist Linkshufer, auf Alpha Centauri. Dort und nur 3 oder 4 Lichtjahre entfernt. Akbar war tatsächlich in Aufbruchstimmung und so folgte diesmal ich ihm und packte meine 7 Sachen zusammen. Zelt, Wasserflasche, Datteln, Decke, Sonnenbrille, Hut, die Bhagavad Gita. Weiß ich nicht. Bhagavad Gita. Ja. Wir nahmen, da Alpha Lemuria sich in 4 Lichtjahren Entfernung befand, unser Raumschiff, welches im Kamelstall mit Planen verdeckt auf uns wartete. Das muss ein großes Kamelstall sein. Ich schaltete das Antigravitationssystem ein, gab die Koordinaten für Alpha Centauri, dann Alpha Lemuria ein. Dann war es nur ein Klacks und wir sichteten den Planeten. Wie in einem smaragdgrünen Meer schwamm Lemuria teilweise verhüllt von Nebeln. Oh Wunder über Wunder, ich schalte auf automatische Landung und betrachtete staunend, wie sich Lemuria näherte. Akbar leckte sich genüsslich über die Lippen und stupfte Miriam an. So wie ich ihn kenne, hatte er bereits Brunstgedanken und frühlingshafte Gefühle bei solch saftigen Wiesen voller Blumen und schmackhaften Kräutern. Und Miriam. Und Miriam. Ist die auch ein Kamel? Ich hoffe, sie ist auch ein Kamel. Ich glaube nicht. Ich, Ali. It's a trap. Ich, Ali, öffnete beglückt die Luke unseres Raumschiffes. Der Duft des Windes trug mir seine Botschaft zu, wohin ich ziehen sollte mit meiner Karawane, und rasten an der Quelle und lauschten ihrem tiefen Grund. Gerade als ich mein Zelt aufgeschlagen und ein wenig in der Bhagavad Gita zu lesen begann, Akbar hatte sich mit Miriam, wie erwartet, schnellstens davongestohlen hinter blühende Büsche, und aufgrund der Laute, die der Wind immer wieder zu mir brachte, fühlten sich beide inmitten ihres größten Glücks. Da, das auf einmal standen wissen. Drei wunderhübsche junge Maiden vor mir und sahen mich tragend an. Oh, ich sprang auf und blickte in Gesichter, die fast engelhaft schienen. Tiefblaue Augen sahen mich an und Blütenkränze trugen sie auf ihrem Haupte. Die eine reichte mir ein Blumengebinde mit einem Lächeln so süß wie in einem Traum. Das ist wie in Hawaii. Was für eine Überraschung, ist dieser Planet bewohnt? Die drei Jungfrauen nickten mir freundlich zu. Woher weiß er, dass er Jungfrauen ist? Hat er in ihre Joni geguckt? Ja, hallo. Und also, was für eine dumme Frage, wenn jemand vor dir steht, ist dieser Planet bewohnt? Hinter dem Gebüsch erklangen plötzlich laute, sehr unmissverständliche Kamelschreie. Von Akbar gefolgt von einem herzerfrischenden Quieken Miriams. Das ist doch, ist Miriam ein Schwein? Ja. Auf jeden Fall war das jetzt beides. Interspecies Porn. Man weiß nicht genau, was Miriam ist. Erschrocken zuckten die drei Jungfrauen zusammen. Keine Bange, das sind Akbar und Miriam, sie paaren sich gerade. Keine Sorge. Wie so oft, dachte ich amüsiert. Ich fragte mich, was das zu bedeuten habe. Normale Kamele tun das nicht. Was, sich paaren? Das offensichtlich. Sich paaren mit einem Schwein. Sind wie Pandas. Wir hier, Pandas haben immer Sex, wenn sie Pornos sehen. Ja. Wir hier in Lemuria haben diese Bräuche längst überwunden. So etwas gehört dem dunklen Zeitalter an. Es war die Jungfrau, die recht stand. Ein mitfühlendes Lächeln umspielte ihren Mund. Sicherlich kommt ihr vom Downer. Planeten Erde. Dort seid ihr gerade erst der Steinzeit entkommen. Sie seufzte. Wenn unsere heilige Mutter so etwas mitbekommt, würde sie die Kamele sofort in das Tal der Besserung verbannen. Ich werde nichts darüber zur heiligen Mutter kommentieren. Das schreckliche Tal der Besserung. Die heilige Mutter Labyrinthodontia. Ja. Ja. Wir haben euch bereits erwartet, sagte die Jungfrau in der Mitte und bedeutete uns, ihr zu folgen. Wir haben im Dorf für euch ein Haus und einen Kamelstall reserviert, sprach sie. Kamelstall. Haben schon mal vorsorglich gedacht, vielleicht kommt ein Kamel. Und ging zusammen mit den anderen Jungfrauen vor uns her. Na, es war beinahe, als schwebten sie, so lieblich war ihr Anblick in ihren weißen Gewändern, deren Stoff so zart und durchsichtig war, dass ich mich immer und immer wieder dabei ertappte, dieses liebliche Hinterteil der mittleren Jungfrau andächtig zu betrachten. Ja, zu kontemplieren. Ich dachte an Aisha. Die würde ich auch gerne mal kontemplieren. Écoutez-moi. Am Abend ruft uns Trunkenheit zur Liebe, so sanft und glatt ist unser Lager. Also, sie streift ihr Kleid ab, wirft mir Schatten über. Im Baum ein Vogel stimmt ein Lied von trauriger Sehnsucht an. Die Strahlen der Sonne verblassen nach und nach. In der Ferne eine Laute und Zimbeln spielen auf zum Tanz. Aisha dreht sich erst sanft, dann immer schneller. Ihre Augen versprühen ein zügelloses Feuer. Dann ziehe ich sie zu mir herunter auf das Lager. Hä? Ist das jetzt seine das Aisha Gedanke. Oder ist... Das, ich glaube, das ist seine Aisha. Das träumt er gerade. Und er träumt so in... Ich will eigentlich was sich reimt, so in einem Vers, aber ja. Sonst nicht. Das sind immer so Gedichte, die das ja. Ganze unterbrechen, die aber sich nicht richtig reimen. Ja, genau. So, da durchfuhr es mich. Ich hatte vor, ein besserer Mensch zu werden, ohne solche Gelüste, die aus der dunklen Steinzeit kamen. Das ist nicht besserer Mensch. Da macht man Sexual Kung Fu, genau. In meinem Geiste sah ich die Neandertaler vor mir und es schüttelte mich vor Abscheu. Oh, meine Aisha, Aisha weit weg auf dem Planeten Ali Pax. Oh, ich glaube, ihr habt das Buch davor nicht gelesen. So schüttelte ich mich nochmals, aber diesmal, um auf andere Gedanken zu kommen. Denn ich, Ali, habe es nicht nötig, in das Tal der Besserung zu gehen. Voller Stolz streckte ich meine Brust raus und begann ein Liedchen zu pfeifen. Solange etwas, ich mich hier ungestört schütteln kann, brauche ich nicht in jedes Tal. Etwas, was ich immer gerne in den Wüsten dieser Welt bisher tat. Was seine Brust rausstrecken und Liedchen pfeifen. Ja. Das sind alles Euphemismen, das wisst ihr. Ja. Also. Die Jungfrauen hielten sofort inne und drehten sich erschrocken zu mir um. Bei uns wird schon lange nicht mehr gepfiffen. Oh, was ist das für ein schrecklicher ja. Ort? Sagte diejenige, deren wunderschönes Hinterteil ich so innig kontempliert hatte. Pfeifen und auch zu laut lachen, das bringt das Yin-Yang aus dem Gleichgewicht, was wiederum zu einer rückfälligen Aufladung der Emotionen führt. Und dies bringt nur Unheil und letztendlich den Untergang von Kontinenten, ja, von ganzen Planeten. Niemand will Emotionen. Ich war sprachlos und starrte sie an. Ach, so schlecht, wie Pfeifen. Worauf sie errötete und zu Boden sah. Sie drehte sich um und ging erneut schwebenden Schrittes vor mir her. Der Weg führte über blühende Wiesen und weiter weg rauschte ein Bächlein. Da tauchten die ersten Hütten eines Dorfes hinter einem Hügel auf. Die Dächer waren kunstvoll aus Palmenfasern geflochten und reichten bis fast an den Boden. Die Bewohner kamen uns entgegengeeilt und begrüßten uns freudig. Akbar war inzwischen sehr reserviert und beäugte das Ganze schon argwöhnisch. Bin ja gespannt auf diese heilige Mutter, flüsterte er mir ins Ohr. Ich werde das Gefühl nicht los, sie ist so ähnlich wie meine Schwiegermutter. Akbar. Ey, der sagt, wie es ist, ey. Echt ein Kamelhumor. Ich bin immer noch nicht von der Erde weggekommen. Ich glaube, das ist jetzt so ein Intermezzo. Gestern Nacht hatte der Subtarget Sense-O-Matic von Freddy Perfect, Klammer, er heißt Fritz Perfect und kommt aus Bremerhaven. Was? Als ich ihn gestern mit Ford Perfect anredete, bekam er erstmal einen Lachanfall und meinte, ich bin doch keine Witzfigur aus den Büchern von Douglas Adams. Wow. Das Summen des Subtarget Sense-O-Matic zeigte die Nähe eines Flugobjekts an. Wir fuhren hinauf in die Monquiche-Berge zum Pico de Foya. Aber dann, kaum waren wir gestartet, Fritz und seine Guys schliefen bereits, erklang die Stimme der Flugbegleiterin. Das ist der Flug 1200 nach Los Angeles. Wer nicht nach Los Angeles möchte, bitte sofort aussteigen. Ich rüttelte den schnarchenden Fritz perfekt vergeblich. Ist der von Sydney nach L.A.? Ja. In meiner Verzweiflung gab ich ihm eine Ohrfeige. Das saß. Fritz holte sofort seinen rechten Haken aus, aber ich erklärte ihm schnellstens die Lage, Position und Situation. Fritz boxte jedem seiner Kumpels einen Haken ans Kinn und sofort waren alle wach. No panic, schrie Fritz. Nahm sein Handtuch und stürzte zur Luke, wir hinterher. Die Luke hatte sich inzwischen geöffnet und wir sprangen raus. Während wir mit unseren Fallschirmen heruntersegelten, näherte... Ist Fallschirm gleich Handtuch? Ja. Näherte sich mehr und mehr die Insel Madeira. Unten die Lichter von Funchal. Über uns ein wahnsinniger, grauenhafter Krach. Es folgte eine wahnsinnige, grauenhafte Stille und das Raumschiff verschwand in der Ferne. Wir hatten die vorige Nacht durchgezockt, rief Fritz Perfect zu mir herüber. Es kamen dann auch noch ein paar wilde Weiber dazu. Er gluckste und seine Geiß glucksten auch. Das war ein uralter Kasten von Typ ZZ Plural Alpha. Der reinste Schrott, wenn du mich fragst. Ich starrte nach unten. Ich fragte lieber nicht. Die Lichter wurden schnell größer und auf einmal landeten wir mitten in den Baumkronen des Botanischen Gartens von Funchal. Wir kletterten fluchend über den Zaun des Botanischen Gartens und hielten ein Taxi an. Fritz Perfect schaltete seinen Subtarget Sense-O-Matic ein, welches seltsame Knattergeräusche von sich gab. Halt an, du Idiot, schrie Fritz Perfect den Portugiesen an, der mit quietschenden Reifen bremste. Wir waren inzwischen in jenem kleinen idyllischen Fischerort, wo Churchill so gerne vor seiner Staffelei saß und über die Aufteilung Europas nachdachte, während er dabei den Pinsel mit zarten Bewegungen über die Leinwand tupfte. Er wollte unbedingt auch Ägypten, wegen dem British Museum. Vau para a cu do mundo, verabschiedete sich der portugiesische Taxifahrer grimmig. Er mochte womöglich gar nicht so Unrecht haben. Denke ich auch. Sehe ich genauso. Ja. Lockerer Spruch aus dem auf den Lippen. Der Subtarget Sense-O-Matic von Fritz Perfect, jetzt ist er ein Deutscher, Fritz Perfect, zeigte ein Raumschiff nach Alpha Centauri für 3.24 Uhr am 24. Juli an. No panic, meinte Fritz Perfect. Nach Alpha Centauri gehen ständig Raumschiffe. Zu viel liegt doch gleich um die Ecke und Los Angeles liegt ja knapp daneben. Neben Alpha Centauri? Ja. Toll, ich finde diese Literatur ist wirklich von größter Klasse. Das ist auf jeden Fall. So viele Anspielungen auf andere Werke, die auch sehr obskur sind zum Teil. Ja. Und dann auch wieder nach Madeira, die Insel, die irgendwie immer gern mal vorkommt. Das war ja, und ganz viele Nennungen von irgendwelchen Orten auf der Erde. Ja. Das ist immer gut. Das ist viel besser als Modakami. Das ist so ein bisschen wie diese Wahrscheinlichkeitsbücher. Ja, genau. Schon. Oh, Lemurien, welch Seligkeit mein Herz bewegt, dich Schönste der Schönen gefunden zu haben. Meine Seele dürstete nach dem Licht und dieser unendlichen Liebe. Ich, Ali, fühle es, ich fühle es, die Besserung kam in mich wie auf rauschenden Wogen und wärmte mein Herz und erfrischte meine Seele. Die heilige Mutter ist von solchem Liebreiz, dass ich keine Worte finde, sie zu beschreiben. Ihr Lächeln bringt jeden Lemurianer auf den rechten Weg und rechten Handeln, rechtem Fühlen und rechtem Denken. Ist er jetzt wieder auf Lemurien? Das ist jetzt, glaube ich, wieder Ali. Es sind jetzt nicht mehr Fritz Perfect. Ach so. Das sind zwei Geschichten. Ich hoffe, die verweben sich nachher noch. Wie gesagt, ich lese es auch gerade zum ersten Mal. Wir bereiten den Podcast immer gut vor. Ja. Sehr gut. Auch das Lachen ist mir ganz vergangen, denn ich schwebe in diesem Glückseligkeitszustand, dass mir die Tränen immer wieder vor Glück das Gesicht herunterrinnen. Akbar und die Kamele haben sich auf einen Erkundungsritt durch Lemurien aufgemacht. Die Kamele, mehrere. Ja, ja, Miriam. Miriam ist doch ein Kamel. Doch, ja, aber schon. Die ist nur ein Kamel. Ach so, stimmt. Akbar ist ja auch ein Kamel. Akbar und die Kamele. Ich weiß nicht. Ah, vielleicht ist es seine Band vielleicht. Mittlerweile schon. Schwanger? Da Kinder bekommen. Die Schwamine. Ja. Ich glaube, das ist einfach seine Band, die er mit so einem Akbar und die Kamele. Akbar and the Camels. Ja. Ja. Ich, Ali, sitze Akbar oft mit der heiligen Mutter zusammen. Wir trinken frischen Blütennektar aus Kristallkelchen und sprechen über das Göttliche in uns, unter und über uns. Meist schlafe ich dann ein und träume von dem Göttlichen, fliege im Traum mit den Engeln zum Göttlichen empor, dem den Himmel über Lemurien entgegen, Harfenmusik erklingt und ich schwebe da oben über Wolken aus reinem Licht inmitten des Lichtäthers. Klingt hell. Ja, so vergehen die Tage und die Nächte, in denen ich einfach nur noch erfüllt bin. Es gibt nichts mehr zu erringen und oder zu erreichen. Kämpfe und Wettbewerbe gehören der dunklen Zeit an, die ich, Ali, auf der Erde weilte. Kriege und Hungersnöte versinken im Nebel der Vergangenheit. Vergessen ist das ganze Leid, Krankheit und Tod. Heute Abend ist großer Festtag in Lemurien. Das Fest der Freiheit Lemuriens ist der wichtigste Festtag des Jahres. Wir haben einen neuen Tanz dafür einstudiert, mit bunten Schleifen, die wir während des Tanzes ineinander verflechten. Jeden Tag Also wie ein Maibaum. Ja. Ja, jeden Tag traf sich die Gruppe und arbeitete an den Tanzkostümen, die in allen Farben des Regenbogens gearbeitet waren. Dazu das passende Schleifenband. Also ein LGBT-Maibaum. Allerdings ein Tanz ohne Lachen, Lächeln und oder Musik und Sex. Und Sex, ja. Ja, und Sex. Ein Tanz ohne Sex, wie ungewöhnlich. Ja. Das ist furchtbar. Die Musiker hatten ihre Musikkapelle bereits aufgebaut und die Bühne war mit Blumen geschmückt. Es duftete bereits nach gerösteten Maiskolben, Mandeln und Kuchen, die auf den farbenprächtigen Ständen angeboten wurden. Geld kannte man hier nicht, das war alles im Überfluss vorhanden. Lemurien war das gelobte Land. Hey Winston, komm mal her. Der Bordcomputer und humanoide Roboter der High Heels hob mühselig den Kopf und versuchte sich zu erheben. Ist das Raumschiff High Heels? Ja, ich sag mal ja. Was ihm schließlich gelang. Winston schlurfte mit hängenden Schultern auf Fritz Perfect zu und sah ihn vorwurfsvoll an. Jetzt sind wir wieder Winston bei Fritz. Ist gleich. Ja, ich weiß nicht, aber Fritz gefällt mir gut. Ja. Fritz Perfect. Fritz Perfect. Wie hieß nochmal dieser Roboter, der Android bei Douglas Adams? Der Debris-Roboter. Ja, wie hieß er? Weiß ich nicht mehr. Ja, aber das ist auch wieder ein guter. Ja, ja. Das ist nämlich Schulter. Das, ja. Winston. Winston. Ihr solltet vielleicht ein wenig mehr Verständnis für meine Niedergeschlagenheit haben, näselte Winston wehleidig. Ist schon gut, Winston, wir werden dich schon auf bessere Gedanken bringen. Fritz Perfect saß im bequemen Sessel der Kommandozentrale der High Heels und stierte nachdenklich auf die Armaturen. Das ist tatsächlich High Heels. Auf andere Gedanken geht nicht. Mir geht so viel im Kopf herum. Du solltest den Kurs der High Heels umgehend ändern, oder glaubst du, wir wollen einfach so mal 5 Jahre unterwegs zur Bete Goize sein, hä? Fritz Perfects blaue Augen bekamen einen eigenwilligen violetten Farbton und das bedeutete nichts Gutes. Das wussten die Guys und das wusste auch ich, der Ehemann von Ali, sehr genau. What? Keine Ahnung. Fritz Perfect gab die Zahlen für Alpha Lemuria ein und sie ergaben 1:3 hoch unendlich minus 1, was nur in der Unwahrscheinlichkeitsphysik von Bedeutung ist. Schon wieder 1:3 hoch unendlich minus 1, schrillte seine Stimme und ließ die Geist zusammenzucken. Das ist verdammt wenig, stieß derjenige, der in Wirklichkeit ein Gärtner aus Andalusien war und Luke genannt wurde und es satt hatte, ständig dort die Landschaft mit Plastikplanen zu verdecken, erschrocken aus. Steht der Geist oder steht der Gaze? Da steht Guys. G-U-Y-S. Okay, wollte nur sicher gehen. Fritz Perfekt kratzte sich am Kinn. Jedenfalls steckt da eine Menge Unwahrscheinlichkeit dahinter. Dieser Planet Alpha Lemuria ist kamoufliert. Da muss noch irgendwas ziemlich verdammt Unwahrscheinliches dahinter stecken. Er haute nervös mit den Fingern auf den Tasten des Raumschiffes herum. Aber es tat sich sowieso nichts. Hey, Computer! Hier bin ich, näselte es freundlich. Ich bin hier, um Ihren Tag zu verschönern. Schöner und schöner und schöner. Halt endlich die Klappe und rechne mir was aus. Das würde ich auch sagen. Eine Wahrscheinlichkeitskalkulation auf der Grundlage von Unwahrscheinlichkeitsdaten. Da wäre noch eine klitzekleine Einfügung zu machen, näselte der Computer eifrig. Haben Sie schon bemerkt, dass das Leben der meisten Menschen von Passwörtern für das Internet bestimmt wird? Stimmt, ja. So viel Gesellschaftskritik. Ja, so viele Ideen in diesem Werk. Bist du noch ganz dicht, fragte Fritz Perfekt ihn. Nein, aber Sie werden es gleich nicht mehr sein, wenn ich Ihnen erzähle. Lass es lieber sein und rechne mir die Zahlen aus. Das ist ja ein freundlicher Mensch. Unendlich minus eins, schnatterte der Computer. Unwahrscheinlichkeit erreicht. Luke tätschelten den Computer. Ja. Passiert jedes Mal, wenn wir den Unwahrscheinlichkeitsdrive einschalten? Ziemlich wahrscheinlich, grinste Fritz Perfekt. Während die High Heels nun endlich ihren neuen Kurs auf Alpha Lemuria nahmen, sah Winston, der Bordcomputer, fragend zu Luke herüber. Luke, ein typischer Andalusier, eine täuschend ähnliche Mischung aus Andy Garcia und Che Guevara, lächelte zu Winston. Täuschend echte Mischung. Aus Andy Garcia. Wie kann man denn eine täuschend echte Mischung sagen? Ja, entweder es ist ein täuschend echter Che oder ein täuschend echter Andy, aber... Wolltest du gestern nicht mit mir über Gott reden, kam es schleppend aus ihm heraus. Ja, genau, jeder sieht Gott so, wie es ihm möglich ist, oder? Jede bedeutende Zivilisation in der Galaxis macht ihre klar abgegrenzten drei Phasen durch. Das reine Überleben, die Wissensgier und zuletzt die Wie, Warum und Wo-Phase. Shit. An besseren Namen wird noch gearbeitet. Ja. Die Sesamstraßenphase. Und du weißt, wie Gott ist? Lukes Gesicht rötete sich leicht, was seine dunklen Augen noch dunkler wirken ließ, und sah den Computer gespannt an. Im Hirn von Winston begann es zu rattern und zu surren. Dann gab es plötzlich einen unglaublich lauten Krach und sämtliche Lampen an den Schaltpulten gingen aus und wieder an. Die Frage nach Gott schafft sein System nicht, riefen die Guys. Oh weia. Jo, Mann, oh weia. Der Tierlieb. Die Frage nach Gott. Ja. Wasser gehört nicht mit. Aber ich habe eine Idee. Komm mal her. Ja. Oh Mann. Ich kann wieder nicht hören, was. Ich glaube, an meinem Steuerungssystem klemmt was, verkündete fröhlich der Computer. Die High Heels machte eine scharfe Drehung und schoss nach oben. Ich finde es übrigens gut, wie hier Adjektive immer falsch benutzt werden. Alle flogen quer durch die Kommandozentrale und hingen oben an der Decke. Was? Wir schalten auf Handsteuerung um, schrie Fritz Perfekt von der Decke herunter. Wer von euch kann fliegen? Kannst du nicht fliegen, fragte Luke. Nein, Fritz Perfekt schnaubte. Und ihr beiden, könnt ihr fliegen? Nein. So perfekt. Dann machen wir es eben alle zusammen, meinte Fritz Perfekt. Sichtlich erleichtert. Also, was? Wo hast du deine Adjektive? Und versuchte, an die Steuerungsinstrumente zu gelangen. No panic, schrie er, als in diesem Augenblick die High Heels sich in eine scharfe Linkskurve legte und sämtliche Luftkissen mit lautem Knall aus den Wänden schossen. Endlich gelang es ihm, zu den Steuerungsinstrumenten hinzuhieven und dem Steuerungssystem einen kräftigen Fußtritt zu versetzen. Und das hilft immer. Viel Glück, Guys, wisperte der Computer. Die Triebwerke sind nun wieder eingeschaltet. Die High Heels schoss in die entgegengesetzte Richtung und wieder flogen alle durch die Kabine, landeten dann krachend auf dem Boden und tasteten sich ihre schmerzenden Rippen ab. Oh Welt, ich fahr nach Hause, wimmerte nun der Computer. Halt die Schnauze, fuhr Fritz Perfekt an. Was für ein Assi. Ey, der Fritz. Aber der Computer ließ sich nicht beirren. Mein Geist wird mich verlassen, meine Stunde hat geschlagen, sang er nun mit voller Inbrunst. Ich gehe nun dahin und sterben ist mein Gewinn. Sollten wir es nicht nochmals mit den Unwahrscheinlichkeitsdingens probieren, fragte der Gärtner aus Andalusien. Das würden wir doch wahrscheinlich noch schaffen. Bist du nun auch durchgedreht, wollte Fritz Perfekt wissen. Ohne die richtige Programmierung durch Winston kann wer weiß was passieren. ist das überhaupt noch wichtig, wollte Luke wissen. Wir vertrauen mal zur Abwechslung Gott. Kein Bleiben ist auf Erden, sang der Computer nun mit lauter Stimme. In Frieden gehe ich dahin. Fritz Perfect schaltete das Unwahrscheinlichkeitskalkulationssystem ein. Nach einer mikrosekundenlangen Pause folgte eine Explosion aus Licht und einem grauenhaften Krach. Also ohne Pause. Ich finde, mikrosekundenlange Pausen sollte man immer noch mal. Dann passiert eine Mikrosekunde lang gar nichts. Dann wieder, dann wieder. Aber dann nichts. Weil sonst werden alle Mikrosekunden in dieser Geschichte genauestens beschrieben. Es folgte eine grauenhafte Stille, aber nur kurz, denn es begann zu glucksen, zu gurgeln und zu rauschen. Das Rauschen schwoll mehr und mehr an und es manifestierte sich in einer Flutwelle, die alles mit sich fortriss. Die heilige Mutter und ein Jüngling, sowie die drei wunderschönen Jungfern, konnten sich noch gerade auf das Dach ihres Hauses retten, welches das Wasser strudelnd mit sich fortriss und auf den höchsten Gipfel Lemuriens, den Chimborazo, anschwemmte. Dasselbe geschah auch mit Ali und seinen Kamelen, die mitsamt dem Kamelstall auf den Gipfeln des Chimborazo auf unerklärliche Weise von jener alles zerstörenden Flutwelle gespült wurden. War das jetzt der Punkt, wo die Geschichten sich vermischen? Ich glaube auch, ja. Wahrscheinlich sind die gecrashed, oder? Ja. Der Unwahrscheinlichkeitsdrive hat das gemacht. Alpha Lemuria. Und dann gab es eine Flutwelle, die Häuser auf den Gipfel des Chimborazo gespült hat. Ja. Es ist halt auch ein bisschen komisch, dass irgendwie Lemuria, anscheinend jeder weiß, wo das ist. Und gerade eben war das noch so, hui. Oh, wir haben es gefunden. Ja. Ich weiß nicht, wann und wie die anderen das gefunden haben. Also die Gruppe um Fritz. Perfekt. Ja, mit Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ja, wie die das gefunden haben und warum die sich entschieden haben, da jetzt auch hinzugehen. Weiß ich nicht. Vielleicht wegen den schönen Jungfrauen. Wegen der schönen Jungfrauen. Ja, die bleiben. Vielleicht erfahren Jungfrauen. Wir das ja jetzt. Oh ja. Vielleicht auch wegen den Kamelen. Nach und nach wich die Dunkelheit. Ali sah verdutzt um sich und bemerkte nur Wasser. Das scheint in die Lemuria-Insel zu sein, überlegte Ari. Insel? Ali, weiß ich, ist vielleicht... Ich dachte, der Planet heißt Alpha Lemuria. Insel. Ja. Alpha Lemuria. Ja. Weil der auch bei Alpha Centauri ist. Ja. Was sagt denn der Lesch dazu? Da war nur noch Wasser. Wasser zu allen Seiten und die heilige Mutter in Lotuspostur. Gebete vor sich hin murmelnd. Zu ihren Füßen die Jungfrauen und der Jüngling, die sie völlig verwirrt und andererseits erwartungsvoll voller Andacht anblickten. Wie soll man sich das denn vorstellen? Ja, ungefähr so. Den Leuten nicht immer alle Emotionen auf einmal geben. Das war ein Wechselbad der Gefühle. Das ist so, wie wir als Fry und Zeb Brannigan gehört haben, Death through Snoo-Snoo. Und dann haben wir ungefähr so geguckt. Ja. Ist das bei, genau. Ist das bei Futurama? Ja. Er war vor ihr jetzt. Ali indessen war gerade... Keiner kann dir folgen. Ali indessen war geradezu erleichtert, endlich diesem ganzen Lemuria ein Ende zu machen. Was? In den letzten Wochen quälte sie geradezu die... Was sie? Ich dachte, Ali seien er. Die Ali. Ja, aber ist Aisha lesbisch dann? Ich weiß nicht, aber stand nicht vor, ja, fünf Zeilen drüber stand Ali und seine Kamele. Ja, verschrieben. Ah, ist vielleicht auch wieder Penis ab. Ali, oder Penis irgendwo anders hin. Ja. Ab und an. Ist das Hermaphrodit oder Hermaphrodit? Nein. Das ist die lustigste Frage. Schneid. Gut. In den letzten Wochen quälte sie geradezu die Langeweile und sie war es leid. Ali war dieses heilige Getue leid und dieses nichtssagende Leben ohne Herausforderungen. Und siehe, endlich passierte einmal wieder ein Abenteuer. Ein Regenbogen spannte sich über ihren Köpfen und man vernahm ein leises Summen, welches schließlich zu einem gewaltigen Brummen anschwoll. Ein großes Schlauchboot näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ihrer Insel. In dem Schlauchboot saßen vier Männer in seltsamen metallischen Raumfahrtanzügen und im Schlepptau erkannte Ali ein kleines Beiboot, in dem eine Art Roboter aufrecht stand und laut vor sich hin deklamierte. Deklamierte. Das ist so abstrus. Da hat aber einer echt immer seinen Thesaurus gehabt. Ja, war echt. Schlauchboot. Ja. Aber vor allem Schlauchboote sind ja auch dafür bekannt. Also irgendwie, da denkt man immer an Gefährte, die ganz, ganz schnell sich irgendwie ganz schnell, ganz groß. Sich nähern. Ja. Und Rauch, vor allem haben Schlauchboote ja auch ein Beiboote mit Rauchern. Ein Beischlauchboot. Die Boote hielten und machten das Schlauchboot fest. Sehr gut. Die Boote machen das Schlauchboot fest. Aber was wieder noch einer jemand in den Subjektkurs geht. Über ihn flog gerade eine weiße Taube, worauf der Roboter mit lauter Stimme verkündete, und der Geist schwebte über den Wassern. Ja. Die vier Männer sprangen ziemlich leichtfüßig aus dem Boot und gingen nun auf die Gruppe am Gipfel zu. Der Roboter sprang genauso leichtfüßig hinterher und, und stellte sich neben die vier. Alis Ehemann und Ali fielen sich in die Arme, währenddessen die heilige Mutter erschrocken die Augen öffnete. Ist Fritz Perfect Alis Ehemann? Ja, ich glaube schon. Aber was ist mit Aisha? Wer ist Aisha? Aisha. Wieso? Gute Mann. Aisha. So weiter. Du hast dein Programm nicht erfüllt, verkündete Fritz Perfect. Wie konntest du nur die Bewohner von Lemuria so einzwängen mit deiner egoistischen Licht- und Liebe-Einseitigkeit? Seit tausenden von Jahren wird hier keine Entwicklung mehr verbucht. Wie konntest du mir weglocken? Ich bin stagnierende Land. Mit stagnierende Ali, Kultur mit seiner Ehefrau Ali. Oder der heiligen Mutter oder so. Was, vielleicht. Völlige Stagnierende im Evolutionsprozess. Der Planet kamoufliert nur dank Alis Ehemann, haben wir dich gefunden. Wer redet denn jetzt mit dir? Ich dachte Fritz Perfekt. Ja, aber er ist doch Alis Ehemann. Kann ich sagen, nur dank Alis Ehemann haben wir dich gefunden. Vielleicht oder hat Ali mehrere über sich selbst. Vielleicht ist Winston Alis Ehemann. Wirklich? Du kannst nochmals von vorne beginnen. Das ist deine letzte Chance. Ich bin Winston, der Bordcomputer, und habe in dieser letzten Nacht Gott gefunden, zwitscherte der Computer freudig dazwischen. Achso, jetzt habe ich es verpasst, das freudig zu machen. Ja, Mist. Wir machen gerade ein Reload mit Winston, erklärte Fritz Perfect, der Gruppe von Lemuria. Nach dem Aktualisierungsintervall macht er nun die gesamte Evolution des Geistes im Schnellverfahren durch. Kadok, der bisher während der Reise zum Planeten Lemuria noch kein einziges Wort gesprochen hat. Deswegen kommt er jetzt erst vor. Ja, tätschelte den Kopf von Winston. Das wird schon wieder, Winston. Wir alle sind da mal durch. Kadok, ein Außerirdischer vom Planeten Volohynu. Das klingt wie was im weiblichen Körper. War eher wortkarg. Hey. Dafür aber dachte er immer und immer wieder an jede Nacht in der Disco Kadok an der Algarve zurück. Hä, er heißt doch selber auch Kadok. Vielleicht ist das eine Disco. Und nannte sich ab da Kadok. Ach so. Das war eine gute Origin-Story. Du heißt auch Toppi, oder? Ja, das ist wie wenn Henrik ab jetzt einfach Top 10 heißt. Top 10. Ja. Hey, Top 10. Lasti. Und Gott sah an alles, was Schlossi. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Er sah an alles. Er sah alles an. Winston laut vernehmbar und schaute verklärt über das Meer. Ja, und Moses sprach, das Wasser wird bald zurückgehen. Fritz Perfect wandte sich an Aphrodite. Meint er nicht Noah? Ja. Hey, schöne Lady, wir starten in einer halben Stunde in Richtung Erde. Ohne mein Raumschiff verlasse ich Lemuria nicht, sagte Ali in sehr bestimmten Ton. Ali ist vielleicht auch Aphrodite. Ja, aber echt. Ali Aphrodite. Der glaube, Pfad passiert einfach ganz viel mit ganz vielen Charakteren gleichzeitig und es wird aber Hermann Aphrodite. Es wird auf jeden Fall linear erklärt und es wird nicht wieder zurückgesprungen. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Oh. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Die Stimme des Roboters schwoll noch lauter an und bekam geradezu einen bedrohlichen Tonfall. Verschone uns mit Ezekiel und wenn's unbedingt sein soll, so rede leiser, du verdammter Bibelvers herunterlaberer. Ja, ist ja wie Samuel Jackson Patrick. Ja, Bibelvers herunterlaberer. Ja, das sagt man so. Das ist Fritz Perfect Ausdruck. Pflanzte sich vor Winston auf und sah ihn, das sagt man auch nicht, und sah ihn mit seinen violetten Funkeln in den Augen an. Worauf Winston unbeirrt fortfuhr und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wenigstens ist der Reload bereits beim ersten Testament, jetzt kann es nur besser mit dir werden. Beim ersten Testament? Ja, beim ersten Evangelium, oder? Ja, aber man sagt doch eigentlich erstes und zweites Testament. Ja, aber im ersten kommt Jesus nicht vor. Nein. Im ersten Testament. Ja. Aber das erste Testament, da ist Gott auch noch voll der Folge ja, der da ist der ungefähr so wie Fritz Perfekt. Ohne mein Raumschiff verlasse ich nicht Lemuria, rief Ali laut, um sich Gehör zu verschaffen. Oh, diese Ali, oh. Zickt wieder rum. Das ist kein Raumschiff, Liebling, meinte Alis Ehemann beruhigt. Wer ist Alis Ehemann? Das? Das ist ein Rasenmäher. Oh, so einen Rasenmäher könnte ich auch gut gebrauchen, meldete sich Luke, der Gärtner aus Andalusien nun. Oh. Ich will schön, dass immer erwähnt, ja. Dass er aus Andalusien ist. Und das ist ein Gärtner, also ich vergesse mal, was er arbeitet und wo er herkommt. Ja. Wie er aussieht. Er war die ganze Zeit schweigend dagestanden, stumpf Erstaunen, aber ja, ein Rasenmäher, das brachte ihn gewaltig auf Trab. So ein Rasenmäher wäre mir nützlich für meine Melonenernte. Was? Wenn mir irgendein Produkt einfällt, was man nicht gut mit einem Rasenmäher ernten könnte. Nein, die Melonenernte ist auch wieder ein Euphemismus. Ja, okay, mit dem Rasenmäher in dem Garten. Will er sich seine Achselhaare rasieren? Oh. Nein. Das ist, wenn er da Frauen kennenlernt in Andalusien. Beim Gartenmähen? Rasenmähen? Ja, beim Rasenmähen oben ohne, in der andalusischen Sonne. Luke, braun gebrannt. Rasenmäht? Mäht er da vorbei am Pool, wo die reichen Hausfrauen sitzen mit ihren Melonen. Ach so. Ja. Du bist so weise. Dann kriegt er auch ein bisschen Melonen. Gut. Melonen. Gut. Ja. Fritz Perfekt sagt zu Luke herüber. Du und Ali geht den Rasenmäher suchen. Was? Aber es ist doch das Raumschiff. Das ist doch in der Future. Der ja, Rasenmäher war doch gerade da. Jetzt spricht Winston Französisch. On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans l'étranger l'histoire d'un homme qui, sans aucune attitude héroïque, accepte de mourir pour la vérité. Oui. Ja, näselte nun Winston leise vor sich hin und tatsächlich niemand betrachtete ihn. Immerhin war sein System gerade beim Reload des Existenzialismus und das war ja schon enorm beruhigend. Wirklich enorm beruhigend. Verstehen ja. Triffst du Buddha unterwegs, so töte ihn, verkündete nun Winston mit donnernder Stimme. Worauf Luke meinte, eine Ohrfeige würde ja auch genügen. Worauf Ali zu Luke sah und dann zu Akbar, ihrem Kamel, und dann leise mehr zu sich selbst sprach, oh mein Gott, ich habe gerade meine Dualseele gefunden. Hat Ali gar gesagt, zu ihrem Kamel, weißt du, was? Ist Ali doch eine Frau. Ja, Ali ist vielleicht eine Frau. Luke meinte dazu nur, ach Gottchen. Nahm Ali bei der Hand, half ihr in das Schlauchboot und schmiss den Motor an. Ja, rief Winston den beiden hinterher, ich kenne das mit der Dualseele, eine Kirsche und ein Kern. Und er schüttelte sich dabei, so schaurig schön war jenes Dualseelengefühl und schwieg ganz ergriffen. Hä, wer ist die Dualseele? Schaurig schön. Der Roboter und Ali. Die sind Dualseelen. Anscheinend. Luke hatte alle Hände voll zu tun, das Schlauchboot auf Kurs zu halten, da sich der Wasserspiegel in einer unglaublichen Geschwindigkeit senkte und nochmals senkte. Ich habe schon wieder gar nicht mitbekommen, aber, dass sie da reingestiegen sind. Ja. Gerade eben, aber wenn sich der Wasserspiegel senkt, dann können die auch laufen. Ali indessen hatte fast nur noch Augen für Luke. Luke, der Andy Garcia so täuschend ähnlich sah. Wenn also da doch. Nicht sein dieser Bart wäre. Dieser Che Guevara-Bart. Ja, ist der böse Andy Garcia. Er würde Handing gut gefallen. Luke dagegen hatte seine Augen auf das Wasser gerichtet und fuhr sehr konzentriert. Wo kam nur das viele Wasser her, fragte Ali ihn, um endlich auch mal auf sich aufmerksam zu machen. Und wohin verschwindet das? Die ganze Zeit Bullshit reden, damit der Typ, der das aufschreibt, auf die aufmerksam wird und das auch aufschreibt. Ja. Das kam durch unseren Unwahrscheinlichkeitsdrive und dorthin verschwindet es wieder. Luke sah sie dabei kurz an und bemerkte, dass Ali ihn ununterbrochen ansah und wie verklärt lächelte. Alles in Ordnung mit dir? Ah, keine Antwort. Also ist nicht der Roboter ihr Seelen-Dingsbums, sondern dieser andalusische... Ja, der andalusische Gärtner. Der andalusische Andy Garcia. Kannst du nicht woanders hinschauen als auf mich? Fragte er so freundlich wie möglich. Also nicht. Du bist doch meine Dualseele und endlich habe ich dich gefunden. Es geht jetzt eher darum, deinen Rasenmäher zu finden. Du meinst mein Raumschiff? Ja, was in diesem jetzt? Augenblick sichteten sie die Dächer der Hütten. Sie sichteten fast die Dächer der Hütten jenes Dorfes, wo Ali sie so viel wie vorher niemals über das Göttliche sprach und dachte und träumte. Jetzt musst du dich rechts halten, sagte sie zu Luke, der das Boot sofort in eine scharfe Rechtskurve legte. Ali so verlor das Gleichgewicht und fiel Luke direkt in die Arme. Oh. Ups, rief Ali aus. Das ist Karma. Hör auf mit dem Unsinn, Ali. Ich kann doch nichts dafür, wenn du plötzlich in eine so scharfe Kurve gehst. Ist das kein Karma? Ali lehnte sich noch mehr an Luke und fand, dass er wirklich einen wunderbaren Duft habe. Wir machen gerade die Phase 1, 2 und 3 der Dualseelen durch, murmelte sie. Jetzt müssen wir schnellstens verschmelzen und dann ist's gegessen. Phase 1, 2 und 3. Luke nahm den Fuß vom Gaspedal und war eigentlich auch... Gaspedal, also Quatsch. Schlauchboot. Ja, so eine scharfe Rechtskurve macht. Ja. Also Luke nahm den Fuß vom Gaspedal und war eigentlich auch nicht abgeneigt. Jetzt plötzlich. Das ist wie bei James Bond. Am ja. Ende Kannst du ist nicht die Frau mal auch nicht ja. abgeneigt. Er ließ das Boot ruhig auf dem Wasser dahin treiben. In diesem Augenblick erklangen 1000 Geigen und Glocken und ein Lichtstrahl fuhr vom Himmel herunter und verschmolz beide in Sekundenschnelle. Oh, sagte Ali. Und jetzt? Luke schaltete den Motor ein und gab Gas. Jetzt suchen wir ein Raumschiff. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt will ich mein Genau. Wir könnten mit meinem Raumschiff zur Vega fliegen. Ich möchte nur noch mit dir leben. Mhm. Geht nicht. Luke hob wie zur Entschuldigung die Schultern. Ich muss unbedingt nach Malaga zurück und meine Melonen ernten. Oh, die spanische Fußballnationalmannschaft hat gestern gewonnen und Torres wird der Erste sein, der frische Melonen haben will. Ali konnte es nicht fassen, wie wir. Wegen ein paar Melonen wollte Luke sie erneut verlassen. Wegen ein paar lächerlicher Melonen. Erneut? Und wegen der spanischen Fußballnationalmannschaft. Lächerlichen spanischen Fußballnationalmannschaft. Ja, die spanischen Melonen schmecken sowieso nicht. Da solltest du mal die portugiesischen probieren. Pah. Ich sehe da schon verschiedene Seiten, die ich gerne beleuchtet sehen möchte, um ein rundes Bild und kein amputiertes Bild irgendeines Themas etc. zu erschaffen. Was heißt das denn nun? Melonen sind rund. Na und? Dass dir die portugiesischen Melonen süßer schmecken und mir die spanischen. Du verdrehst alles und ärgerst mich mit deinen mental-akrobatischen Ausflüchten, die ich sowieso nicht verstehe. Und nein, klare Standpunkte sind dann wichtig, wenn Entscheidungen anstehen. Luke sah sie an und meine Entscheidung ist, nach Malaga zu fliegen. Zur Melonenernte und anschließend zur Tomatenernte. Das wirst du ja wohl verstehen. Die kann einfach mit. Ich verstehe, rief Ali aus. Ihr Gesicht erhellte sich zusehends. Wir machen gerade die Dualseelenphase 3 und 4 durch. Ich werde nun eine Weile nicht mehr mit dir reden können, da ein Dialog in dieser so wichtigen Phase mit dir unmöglich wird. Gut, dass ich die 5 Bücher über die Dramatik und Dynamik der Dualseelen gelesen habe und vollständig auf dem Laufenden bin. Wie praktisch. Und gut auch, dass wir nicht in Malaga sind. Dort würden wir uns sonst die Melonen um die Ohren werfen. Oder Tomaten. Es gibt keine Dualseele, Ali. Keine Antwort von Ali. Ali, so hör doch, ich halte nichts davon. Keine Antwort. Das Raumschiff von Ali tauchte plötzlich auf. Oder war es doch nur ein Rasenmäher? Ja. Es war unter einem Apfelbaum stationiert. Luke konnte noch so gerade über einen letzten Rest Wasser fahren und hielt an. Oh Gott, sonst hätte er laufen müssen. Oh nein. Ali öffnete die Luke des Raumschiffes. Luke. Die Luke. Ah, bitte. Ich weiß, dass du nicht mitkommst zur Vega. Zwar nur 61 Lichtjahre entfernt, aber wer nicht will, der hat. Und deine Melonen, die kannst du weiterhin auf herkömmliche Art ernten und nicht mit meiner Space Challenger. Das wäre ja noch schöner. Auf Wiedersehen, Luke. Wir treffen uns in Phase 6 bis 7 erst wieder. Damit schloss sie die Luke, gab die Koordinaten des Sternenbilds Leia ein, stellte das Antigravitationssystem an und weg war sie in Richtung zur Vega. Schön. Wer war aber das? Was ist jetzt mit denen? Was ist jetzt mit Ahmed? Was ist mit Akbar? Und Akbar. Kamel. Und Dr. Schrenk. Und vielleicht Mimi. Also die Geschichte geht auch noch weiter. Man kann Akbar und Miriam lesen. Fritz Perfekt. Fritz Perfekt. Also in der Mitte hat Ali eine Geschlechtsumwandlung gehabt, weil Ali hat ja wohl am Anfang dieser Jungfrau die ganze Zeit auf den Hintern geguckt. Ja. Und stand auch mal Ali und seine Kamele. Das hast du aber auch und er war auch mal verheiratet, oder nicht? Ali hat immer an Aisha auch noch und kontempliert. Er hat auch noch an Aisha gedacht und da waren noch die Dings. Aber plötzlich war Alis Ehemann da. Und Ali war eine Sie. Vielleicht ist Ali immer nur dann eine Sie, wenn ihr Ehemann da ist. Ich glaube, wir müssen echt mal die Quellen dazu, auch wenn uns dann später alle das schon kennen, trotzdem verlinken. Weil diesem Autor müssen wir doch viele Leser zukommen lassen. Das ist ja wirklich hervorragend. Der Autor, die Autorin heißt in dem Forum Sophia Isis, glaube ich. Nicht Ali Akbar oder so. Leider nicht. Also ich habe es, glaube ich, aus dem Esoterikforum.de oder AT, ich weiß nicht. Ich dachte, E ist down. Oder so. Es ist wieder da. Ich glaube, da habe ich auch sagen, diese Energievampire her. Das kann sein. Und und ich muss sagen, liebe österreichische Zuhörer, das österreichische Esoterikforum stinkt total ab im Bereich der Träume. Die sind ganz langweilig geworden. Oh. Mach da mal wieder was. Zähne ausfallen oder jemand, den ich kenne, ist gestorben. Ja, genau. Ja. Nee, das war auf jeden Fall der erste Teil dieser schönen Geschichte. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hellend, ja. Das ist echt eine gute Geschichte. Das ist eine ganz schlechte Geschichte. Das ist ein bisschen so geschrieben wie Marion Zimmer Bradley. Das ist so wie irgendwie versucht, ich versuche ein bisschen abenteuerliche und nicht so wirklich nachvollziehbar, wie sagt man dazu, so paradoxe Literatur, nee. Absurd. Inkohärent. Ja, genau, wie absurdes Theater oder wie absurde Literatur. So absurde Literatur zu schreiben, aber es ist halt so absurd, dass man die Beziehungen der Leute nicht mehr miteinander versteht, zueinander versteht und die Grammatik lässt ja auch zu wünschen übrig und die Subjektfindung ist auch nicht so da. Ja. Ich bin noch ganz verzaubert von dieser schönen Geschichte. Ich weiß nicht. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass sie sagen, es ist ja nur 4 Lichtjahre weg, also gehen wir ins Raumschiff und schwupps. Zack, und die haben es trotzdem voll lange, haben sie es nicht gefunden. Es dauert 4 Jahre, da hinzukommen. Ja, aber die haben nur 4 Lichtjahre, wenn es so wenig ist. Wie kann denn Vega dann auch nur 61 Lichtjahre weg sein? Ist das so? Ist ja egal, wenn 4 Lichtjahre keine Sekunde dauert, wenn man nämlich eine Pause von einer Millisekunde beschreiben muss, dann... Ja, vor allem es gibt ja anscheinend diesen Antigravitationsdrive, der ist ganz gut, und den Unwahrscheinlichkeitsgreif, der ist ganz schlecht, weil da immer alles explodiert. Und alles nicht außerdem kommt überall Wasser hin. Ja. Und man überschwemmt irgendwelche Planeten und es ist so egal. Komm, wir müssen unseren Rasenmäher suchen. Oder ein Raumschiff. Ja, Unwahrscheinlichkeitsantrieb ist so wie Holodeck von der Zuverlässigkeit. Ja. Und ich finde es gut, dass die Geschichte so wechselt zwischen Vega, Alpha Lemuria und Malaga. Ja, wegen der Melonenernte. Madeira wird auch gestreift. Ja, und die spanische Fußballnationalmannschaft. Und die haben gerade gewonnen. Melonen haben. Man weiß auch gar nicht, was sie gewonnen haben. Vielleicht haben sie Kreuzworträtsel gewonnen. Weiß es nicht. Spanische Kreuzworträtsel, Nationalmannschaft. Ja. Ich finde das, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schon sehr nett von uns, dass wir uns diesen ganzen Scheiß gegeben haben. Also ich fand die Geschichte gut. Ja. Das war ziemlich verwirrend, aber auch dadurch unterhaltsam. Ich war froh, dass ich die besser nur einmal gelesen habe. Ja, das glaube ich. Ja, das wäre ärgerlich, wenn man das einmal zum Vorbereiten liest und dann nochmal. Mhm. Weil das ist wirklich gestohlene Zeit. Ich muss das zum Schneiden nochmal hören. Aber vielleicht verstehe ich das dann besser. Ja. Ich glaube nicht. Ich bezweifle das. Wir hatten heute wirklich gute Themen. Ja. Ja. Die waren alle gestohlene Zeit. Ja, wie eigentlich immer unser Podcast ist, aber ich meine, das ist jetzt zumindest sind wir unterhalten. 2 Stunden und 50 Minuten. Ja, liebe Kinder. Und dann kommen wir langsam. Danke, das ist doch eigentlich eine ganz gute Zeit, um 2012 so ausklingen zu lassen. Ja, ich meine, ich glaube, wir werden keinen Neujahrspodcast aufnehmen. Ja. Also wir sehen uns diesmal ja dann tatsächlich in der nächsten Dimension wieder, weil in der 5. Das ist 2012. Sind wir in der 5. Dimension aufgestiegen. Ja. Oh, yes. So wie der FC. Aber echt voll cool. Was? Auch mit so wenig Podcasts war das doch ein... Ja. Ist auch gut, dass wir... Also wir haben zwar die Quantität reduziert, aber die Qualität sehr erhöht. Genau. Halt seit wir Henning weggeschickt haben. Oh. Seit Henning nicht mehr da ist. Ja, das ist schade, dass er weg ist. Ja. Ja, man muss schon sagen, seit Henning weg ist, haben wir plötzlich 500 Zuhörer. Ach, der Arme. Ja, ich habe ja ganz am Anfang überlegt, ob ich einfach die Rolle übernehme und auch immer Leute beleidige, die zuhören. Geht natürlich auch. Aber ich, hat das Henning immer gemacht, oder was? Ja. Ah, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, der ist schon immer ziemlich negativ. Deshalb ist er jetzt auch im Frostwerk-Maximumsprozess. Richtig. So. Ja, aber ich denke, das ist ein guter Podcast für die Leute, die jetzt über die Weihnachtsfeiertage, wenn die sich dann ärgern mit ihren Familien, können die sich in ihr Zimmer legen, ihren Podcast anmachen und dann sich noch mehr ärgern. Ja, aber wenigstens sind wir versöhnlich miteinander. Das stimmt. Ja. Also wir haben uns noch alle lieb. Ne? Ja. Ja. Wir machen gerade Dualseelenphase 5 bis 7 durch. Ja. Wir können gerade wieder miteinander reden. Ich glaube, wir sind schon weiter, ne? 7 bis 8. Ja. Okay. Okay. 2011 war für mich persönlich echt ein nicht so schönes Jahr, aber mit euch war es immer schön. Für mich war es auch nicht so ein schönes Jahr, aber es hatte auch gute Seiten. Für mich war es ein reguläres Jahr. Ja. 2012 kann nur besser werden für uns alle. Ich bin gespannt. Ja, dann sagen wir Tschüss, ne? Und wollt ihr noch irgendwelche Sätze sagen zum Ende? Ja. Bevor ich den wünsche allen ein natürliches und ruhiges Weihnachten. Jetzt sind alle wieder wach geworden. Ja. Ich sag nichts mehr. Dvořák, geh weg. Gut, dann. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch noch eure Kommentare schreiben über diese schöne Folge bei Facebook oder eBay oder humoralpathologie@gmail.com. Ja. Ja. Und sonst verabschieden wir uns alle, sagen Tschüss. Tschüss. Und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Na komm.